Hallo und guten Abend. Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen rausgekommen in diesem Jahr, verkrümeln sich die Wechselzone-Jungs wieder in ihren Keller und machen eine neue Aufnahme. mit dabei diesmal der Adrian. Ja, hi. Und der Lukas. Hallo. Und meine Wenigkeit, Thomas. Einen schönen guten Abend. Wie gerade schon gesagt, die ersten Sonnenstrahlen sind diese Woche dann doch mal rausgekommen, dieses Jahr. Beziehungsweise sind ja nicht die ersten, aber seit langer Zeit die ersten. Und haben wir die denn gut genutzt, Adrian? Ja, wie immer, auf jeden Fall. Endlich mal wieder auf dem Mountainbike genutzt. So, also bei uns in Hessen hier zumindest den schönsten Tag der Woche, Freitag, also das war sehr schön, auf dem Mountainbike, mal wieder auf dem Dünsberg, nach dem 10er Wettkampf letzten Sonntag, habe ich mir gedacht, jetzt fährst du mal die ganzen Trails da mal ab, war so das Wochenhighlight sozusagen, ansonsten relativ ruhig, aber ja, ich hab schon zugesehen, dass ich mal die Sonne und das Wetter nutze, ja, wer weiß, wie lange es anhält. Ja, das stimmt wohl. Ja, Lukas, wie schaut's bei dir? Schon wieder schwer in der Läufervorbereitung. Ja, heutzutage. Momentan sind halt viele Berge angesagt, aber da muss ich auch, stelle ich mir immer so die Frage, was der Coach meint mit bergig, ja. Also ich meine, wenn ich hier aus der Tür laufe, habe ich Berge, ja. Und ist das jetzt genug oder muss ich dann noch mehr machen? Was ich meine. Oder letztes Mal habe ich geschrieben, locker, aber flach. Aber flach gibt's ja nicht, was soll ich machen? Also, naja, das sind so. Laufband. Das hätte ich noch machen können, aber bis dahin habe ich ja noch ein paar Berge. Aber egal, das sind ja nur, war ja nur regenerativer Lauf. Also bei uns war hier auch eigentlich recht schönes Wetter. Hab das heute noch schön genutzt. War eigentlich fast perfektes Laufwetter, war schön sonnig, aber jetzt, wenn du im Schatten warst, war es jetzt nicht zu warm. Also perfektes Wetter eigentlich so zum Laufen. Ansonsten das erste Mal so richtig Bergintervalle mal gemacht, das war auch ganz nette Abwechslung und momentan macht mir das wieder Spaß, mal wieder mal ein paar andere Sachen zu machen, wie jetzt mich auf den Zugspitz vorzubereiten. Das ist, hilft einen aus der Tristesse rauszukommen. Man hört es heraus, dass du so mehr und mehr so wieder deine Motivation gewinnst. Ja, wie gesagt, manchmal muss man einfach mal sich das nächste Ziel schon gesteckt haben und dann kommt das ja auch wieder. Obwohl, ich weiß nicht, ich bin den ja schon mal gelaufen und das Geile ist ja, ich bin den gelaufen und danach im Oktober hatte ich das erste Mal meinen Marathon gemacht. Und ich habe jetzt quasi mein Ziel erreicht im Ende April und jetzt mache ich nochmal den Zugspitzlauf zum Abschluss sozusagen. Also das ist wie so ein Kreis, der sich jetzt wieder schließt. Ja, cool. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin dann ja schon mal gelaufen und ich weiß noch, beim ersten Mal, da hatte ich so Panik davor, weil da so auch viele Höhenmeter ist und so, und jetzt sehe ich das alles einfach auch viel lockerer, weißt du, ich habe hier auch genug Höhenmeter jetzt schon gemacht durch das Training für den Marathon und bin da ja auch schon noch in der Vorbereitung, also da mache ich mir gar keine Sorgen und auf Zeit laufe ich das jetzt auch nicht, von daher mal schauen, wird auf jeden Fall lustig. Ja, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn man sein Highlight schon hinter sich hat und auch alles erreicht hat, was man wollte, dann kann man den Rest des Jahres doch deutlich entspannter angehen. Genau. Aber Thomas, wie ist denn bei dir? Dein Highlight kommt ja nächste Woche. quasi ab morgen bin ich in der Race Week. Wobei ich diese Woche nochmal eine ganz witzige Woche hatte. Also ich meine, ich habe so trainingstechnisch ein bisschen rausgenommen, also so langsam zurückfahren, aber ich hatte irgendwie so ein paar ganz lustige Erlebnisse diese Woche. Am Montag hatte ich auch einen Tempo-Dauerlauf gemacht, 40 Minuten. Und wirklich so unmittelbar, nachdem das also die 40 Minuten von dem Tempo zu Ende waren, und ich so ausgetrabt bin, beziehungsweise ich bin da um so einen Weiher rumgelaufen, immer im Kreis, und ein paar Mal an so einem Opa vorbei, der irgendwie mit Walkingstöcken da lang marschierte. Und als ich dann gerade fertig war, sprach er mich an, Entschuldigung, trainieren Sie für einen Marathon? Sag ich so, ich sage Triathlon so und so, ne, wollte ich ihm erklären, was es ist. Sagte, kenne ich, weiß ich Bescheid. Und wie die alten Leute dann so sind, fangen sie ja dann manchmal gerne an zu erzählen. Aber das war einer, das war echt mal ein bisschen interessant, was er so zu erzählen hatte. Also unter anderem sagt er, ja, er hätte auch mal bei einem Marathon in Bremen, hätte seine Altersklasse mal gewonnen. Die AK 50, damals mit 2,32. Oh, wow. Sag, oh. Das ist aber schon flott, sag ich. Ne? Ja, aber das war vor 30 Jahren. Ja, krass. Also, aber vor 30 Jahren, da zählte er doch wahrscheinlich zu den einen der vorderen Plätze, oder? Also, kann ja, ich mir schon vorstellen. Ja, wobei, hatten wir ja schon ein paar Mal. Also das Thema, dass früher die Leute, die gelaufen sind, da waren halt, gab es diese 4-Stunden-Läufer ja nicht. Ne? Da war es ja wahrscheinlich mit allem über 3, gehört es schon zu den hinteren Rängen. Ne? Ja. Ja, wobei ich glaube, die 2,30 war da immer noch sehr flott, auch zu den Zeiten. Ja, also 2,32 musste erstmal laufen. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Ne? Mir noch so ein paar Geschichten aus seinem Leben erzählt und gehörte irgendwie so zu den interessanteren Erlebnissen, die dann so unverhofft kommen. Sagt er, mittlerweile würde er nicht mehr laufen. Er hätte irgendwie schon laufend einmal die Erde umquert an Kilometern. Jetzt würde er nur noch wandern, also mit seinen Stöcken da, und ist auch dabei, einmal die Erde zu umqueren. Wobei, wie gesagt, ne, also vor AK 50 vor 30 Jahren, also dann ist er jetzt 80 oder knapp über 80. Und dann hat er mir erzählt, wo er da lang marschiert, beziehungsweise wo er noch hin muss. Und das waren auch, also zu Fuß 20 Kilometer, ne? Die muss man erstmal wandern. Fand ich schon sehr beeindruckend irgendwie. Ja, aber sehr interessant, was man so alles unterwegs trifft, gell? Ja. Ja, manchmal, weißt du, wirst du ja so angesprochen von irgendwelchen Leuten, da denkst du, lass mich weiterlaufen. Ja, das kenne ich. Das war echt witzig. War nur ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich gerade den Tempo-Dauerlauf, also den Intervallteil zu Ende hatte, lief mir so die Suppe die ganze Zeit so runter. Wäre da eigentlich gerne noch ein bisschen ausgetrabt, aber es war ganz witzig. Ja, und ansonsten diese Woche, ich weiß, ihr habt ja alle immer so tolle, oder speziell Lukas, immer so tolle Hundeerlebnisse, dass du immer auf Kriegsfuß mit Hunden stehst. Das ist schon länger her, aber okay. Bei mir sind das ja eher die Vögel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, oder? Nee, noch nichts von dir von Vögeln gehört. Also ich hatte es diese Woche wieder, am Mittwoch hatte ich so einen kurzen Koppellauf gemacht nach dem Radfahren. Und ich hatte das jetzt schon lange nicht mehr, aber es gibt so eine Stelle, da ist so ein Adler, keine Ahnung, ein Mäusebussard oder so, ob ich sage mal Adler, weil Adler klingt ja größer. Gefährlicher, besser für die Story. Ja, wirklich gefährliche Viecher. Also wenn du da langläufst, der greift dich halt an, ne? Der kommt von hinten angeflogen und versucht dir auf den Kopf zu greifen mit seinen Klauen. Und ja, das hat er halt jetzt am Mittwoch wieder versucht. Und dann, der fliegt mich also wirklich mehrmals an, ne? Gezielt. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber wenn man mal googelt, das ist anscheinend gar nicht so selten. Ja, das kenne ich auch vom Radfahren, von einigen Stellen von früher. Hatte ich auch schon so paar Erlebnisse. Ja, der schützt da so sein Revier, habe ich mir mal so ich sagen glaub, lassen. Ich glaube, das ist, wenn er irgendwie Junge hat oder so, glaube ich. Ja, dass, ja dass sowas, sie dann sowas ein bisschen aggressiver sind. Ja, aber wenn man zu langsam läuft. Gefährliches Halbwissen. Ja. Aber ich wurde auch schon öfters mal von Vögeln, die fliegen dann so ganz knapp über deinen Kopf und das machen die so lange, bis du da raus bist. Ja, ja genau. Dann hörst du, wie diese Freunde ankommen. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, wann war das? Vor 3 Jahren oder so? Hat er mich auch mal erwischt. Also, das war quasi das erste Mal, bevor ich überhaupt wusste, dass er da ist. Schön rumgelaufen und dann kriegst du auf einmal von hinten einen dermaßen Schlag gegen den Kopf. Ne? Du erschreckst dich ja auch zu Tode, weil du rechnest ja mit nichts. Ne? Also du läufst da durchs Feld und denkst an nichts Böses und auf einmal macht so richtig Bam. Ja, krass. Und ja, da hatte ich erstmal Adrenalinschub. An dem Tag bin ich sogar noch ins Krankenhaus, weil mich nachher alle bekloppt gemacht haben, dass du irgendwie geimpft sein musst, ich glaube gegen Tetanus, weil die irgendwie so Tetanus übertragen würden. Aber überhaupt nicht in uns krank. Das kann ja, auch, kann ja auch ganz böse ausgehen. Ne? Hat sie geblutet? So ja, weil der hat mich wirklich so am Hinterkopf erwischt mit seinen. Ich meine, das sind halt Greifvögel, ne? Die haben halt schon scharfe Krallen. Und wenn er dich von hinten anfliegt, wie gesagt, die sehen am Himmel, sehen die immer nicht so groß aus. Aber wenn die einen halben Meter über dir sind, die haben auch eine Spannweite von einem Meter oder mehr. Ne? Also das sind schon Kaventsmänner. Ich habe es aber sogar auf Video, weil kurz danach hatte ich ihn mal gefilmt, wie er mich ein paar Mal versucht hat anzufliegen. Weil das glaubte ja sonst keiner, ne? Dass da so ein Vieh hinter dir herrscht. Doch, doch, ich glaub's ja. Ja, das waren so meine zwei Erlebnisse diese Woche. Ich hatte auch noch ein Erlebnis diese Woche, hatte ich irgendwie vergessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube Dienstag war das, da bin ich so gelaufen. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwie so in einem gewissen Trotz seid und dann das ist so ein, kam auf so eine Kreuzung zu und guckst du nach links und dann guck ich so, oh, zwei Lichter und lauf weiter und in dem Moment ist mir bewusst geworden, was diese zwei Lichter bedeuten und ich habe da richtig mal auf die Bremse gedrückt und ich bin so wirklich so einen halben Meter oder so geschlittert, bis ich so kurz vor der Straße stehen geblieben bin. Ja, war interessant, aber nicht lebensgefährlich. Aber nichts passiert. Nee, wie gesagt, ich bin kurz vor der Straße noch stehen geblieben. Der war auch noch weit weg. Also, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht ganz über die Straße geschafft, ohne dass der jetzt bremsen hätte müssen. Von daher, ja. Aber wie gesagt, ich war in dem Moment so, ach, zur Lichter, sowas, und dann einfach weitergelaufen. Ja, ja, das Gehirn arbeitet da nicht so. Ja, voll. Genau, da fehlt der Sauerstoff. Im Tunnel. Ja. Ja. Ja, ansonsten ist bei mir halt, ne, ich mache mir schon so Gedanken jetzt über nächste Woche. Ich weiß noch nicht so genau, wie es wird oder was ich davon halten soll. So, auf der einen Seite denke ich, ne, Training hat irgendwie die letzten Monate eigentlich ziemlich perfekt funktioniert. Irgendwie nicht krank gewesen, nicht verletzt gewesen. Ich habe eigentlich alles, ich würde fast zu 100% so durchziehen können, wie ich es wollte. Und ja, jetzt in der Woche ist dann Moment der Wahrheit. Ich bin mir halt noch nicht schlüssig, weil Kraichgau ist ja, die Strecke ist ja relativ speziell, die Radstärke. Man sagt ja so, das Land der 1000 Hügel und das ist halt schwierig zu simulieren. So eine Strecke bin ich noch nicht gefahren. Es gibt ja entweder, sag ich mal, Strecke so ein bisschen bergig, wo du dann so ein, zwei richtige Berge drin hast oder irgendwie flache Strecken, aber so ein Wellenprofil, wo du entweder hoch oder runter fährst, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, wie ich es angehen soll. Mal gucken. Oder ob ich am Rad was riskieren soll und dann ja, mal schauen. Es wird spannend. Weil ich glaube, deine Ziele sind schon recht hoch gesteckt, von daher, ich glaube, so, du kommst nicht drum rum, ein bisschen was zu probieren. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja. Wird schon werden, aber mach dir einfach keinen Stress. Ja, ich würde fast sagen, dass die Strecke dir liegt. Also, ich meine, weißt du, das ist, kann man schon, glaube ich, ganz gut fahren. Also du bist ja, ich habe das ja auf Strava gesehen, bist ja auch paar Strecken gefahren mit paar Hügelchen. Du hast ja einiges an Höhenmetern gesammelt. Also von daher, ich glaube, wenn man da einmal in den Rhythmus ist, dann läuft das schon. Und vor allem, wenn die Form stimmt, und das sollte bei dir auch der Fall sein, dann dürfte das gehen, ja. Ich denke auch, einfach mal antesten. Ich meine, im Endeffekt ärgert man sich sonst, wenn man nicht von Anfang an Gas gegeben hat. Ne? Ähnlich wie bei Lukas. Erstmal schön Polster rausfahren und dann gucken. Außerdem kann ja nichts schief gehen mit den Schuhen. Also da. Genau, da kann man sich ja dann drauf freuen. Die kommen ja auch noch. Ja, mal schauen. Aber eine gute Sache gibt es auf jeden Fall. Ich habe heute das erste Mal im Wetterbericht gesehen, dass dann es doch irgendwie für nächstes Wochenende 25, 26, 27 Grad da in Bad Schönborn werden. Das ist ja schon fast zu warm. Das ist ja schon fast zu warm zum Laufen. Wobei ich es ja gerne so warm habe. Ne? Also ich bin ja eher so eine Kältemuschi. Also je wärmer, desto besser. Ich habe ja schon fürs Schwimmen habe ich schon gedacht, das muss ja nicht sein. Na gut, fürs Schwimmen ist ja ein bisschen was anderes. Also ich würde auch ungern bei 15 Grad oder so ins Wasser zu springen, dass es dann. Ja, also muss man auch nicht haben, aber beim Laufen oder so. Ja, also es sollte definitiv wärmer sein wie in Heilbronn. Also das weil das war ja schon wirklich grenzwertig da. Und ja, ich schätze mal, ich meine, jetzt sind die Tage auch warm und ich, also zumindest hier in Hessen soll das ja so mehr oder weniger so in dem Bereich bleiben. Von daher hat das Wasser auch nur ein bisschen Zeit, sich aufzuwärmen. Ja, ich meine, die Sonne hat ja mittlerweile auch wirklich Kraft, ne, wenn sie dann mal rauskommt. Ja. Und ein bisschen was tut sich in so einem See ja dann doch noch. Aber eine Frage hätte ich nochmal zu deinem Training heute. Hm? Bei dir steht, dass du einen Koppellauf hattest von 2,3 Kilometer. Was ist da passiert? Nee, das ist schon Absicht. Okay. Also ich habe halt mache ich im Moment eigentlich immer nach den langen Radfahrten am Sonntag. Also 2,3 ist jetzt schon die kürzeste, also die wirklich kürzeste Variante. Aber dann nochmal so irgendwie zwischen 15 und 20 Minuten nochmal dran koppeln, einfach damit die Beine sich so dran gewöhnen, nachdem sie langsam lange am Rad gesessen haben, einfach nochmal anzulaufen. Und da geht es mir wirklich nur darum, weißt du, in dieses Anlaufen, in den Rhythmus reinzukommen. Und da reichen dann noch die paar Kilometerchen. Okay. Gut. Muss man zu Herzen nehmen demnächst vielleicht. Ja. Warst ja heute auch sehr fleißig auf dem Rad mit deinen, zu koppeln. Ja. Warst du sehr fleißig mit 123 Kilometer. Hast du ein paar persönliche Bestleistungen geholt, habe ich gesehen. Ja, aber nur, weil ich bis jetzt noch nicht gefahren bin, da die Strecke. Ah, okay. Ja, ich war mit einem Kumpel unterwegs, der kennt sich da, ich bin wieder so Richtung Holland, Maastricht gefahren, der kennt sich da mal super gut aus und das ist ja echt immer Gold wert, wenn du einen dabei hast, der, ja, der sich einfach auskennt, ne? der die Strecken kennt, die Wegen kennt, wo man vernünftig Radfahren kann und dann ist es echt in Holland zu fahren ein Traum, also schon cool. Schon eigentlich cool, wenn man so sieht, hier Aachen und dann ein Stück da weiter ist schon Maastricht, das ist, ne? Ja, very, very international. Ja. Das stimmt. Leider war meine Schaltung kaputt. Ich konnte nicht mehr in den leichtesten Gang schalten. Und wir hatten irgendwie so einen Berg, irgendwie so 500 Meter, wo dann teilweise so 20% waren. Das war schon übel dann. Aber ja, haben wir dann auch noch geschafft. So wie meine Freundin letztens gesagt hat, wenn es nicht senkrecht hochgeht, brauchst du den leichtesten Gang nicht. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Ja, womit machen wir weiter? Ja, mit dem Renngeschehen von letzter Woche können wir noch die Weltcup in Calgary, Italien. Ja, den haben wir beim letzten Mal so ein bisschen unterschlagen, ne? Genau. Im Eifer des Gefechts. Ja, Adrian, möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Puh, ich kann da jetzt wirklich nicht allzu viel zu sagen. Ich habe mich jetzt, ich habe mich schon letzte Woche mit dem Rennen nicht befasst und jetzt weiterhin nicht. Ich weiß, dass die Deutschen da relativ gut abgeschlagen oder der Deutsche Justus Nischlag ist da auf Platz 2 gelandet. Hinter Alistair Brownlee. Genau. Viel mehr weiß ich leider zu dem Rennen auch nicht. Ich bin momentan so ein bisschen in einem Mountainbike-Tunnel. Und die Triathlon-Rennen gehen so ein bisschen an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ja. Ja. Ja, wobei ich ja ehrlich sagen muss, so vom Prinzip her, diese ganze Sprint-Kurzdistanz-Weltcup-Serie, irgendwie kriegt die mich auch nicht so ganz. Warum? Weiß ich nicht. Ne? Eigentlich ist das schon so, wenn man sich's anguckt und von den Leistungen, ist das ja eher so die Formel 1 im Triathlon. Da ist richtig Action angesagt, aber irgendwie springt der Funke bei mir nicht so über. Aber weswegen das Rennen eigentlich ganz interessant ist, ist halt, ne, so von wegen der deutschen Leistung. Weil irgendwie vor einem Jahr oder so haben ja noch alle gesagt, ja, die Deutschen, ne, wenn sie überhaupt nach Olympia kommen. Und mittlerweile sieht's ja ganz vielversprechend aus da an vielen Fronten. Ne? Das stimmt, man hört ja immer wieder, ja. Nur Positives. Das stimmt. Auf der Männer- wie auf der Frauenfront sieht da gar nicht so schlecht aus, ja. Aber wie du sagst, ne, also ich gucke mir auch ab und zu mal hier und da, wenn ich Zeit habe, mal so ein paar Highlights an, aber auch bei mir ist es so, dass dass das irgendwie so nebenbei läuft. Ne? Man schaut sich da was an, aber man beschäftigt sich nicht so richtig damit. Genau, das ist ist leider so. Ja, ich habe ja am Samstag nochmal die Chance, Triathlon-Bundesliga live zu sehen. Die sind ja auch im Kraichgau. Mhm. Die starten da quasi am Samstag. Ja, also das geht bestimmt richtig ab. Ne? Also das ist bestimmt auch ein richtiges Spektakel, wenn man es live sieht. Ne? Das ist schon mal eine ganz andere Geschwindigkeit, mit der die Jungs da vorankommen. Aber würdet ihr denn sagen, dass da auch ein Verdienst ist von Faris Al-Sultan, dass die langsam nach vorne kommen? Habe ich auch überlegt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt noch, ich meine, so lange ist er ja noch nicht da, ne? Also ohne, dass man ihm da jetzt was abstreitig machen will, aber ich glaube, das wäre natürlich schon phänomenal, wenn da so schnell irgendwas sich niederschlägt. Aber vielleicht ich glaub, ist es ja auch manchmal nur vom Kopf so ein bisschen, ne? Also von der Motivation her, die er zu den Leuten bringt. Ja. Sieht man ja bei Jürgen Klopp. Der Fares hätte jetzt gesagt, ist doch scheißegal, Hauptsache es geht voran und Und ich glaube, so ist es auch im Endeffekt. Ne? Also ich glaube, das muss man jetzt gar nicht an irgendwie bestimmte Person oder so machen. Es ist gut, ne, es ist jetzt ein neuer Bundestrainer seit ein paar Monaten da. Es geht voran, das ist doch gut. Ne? Ja, was glaube ich so ein bisschen auch der Unterschied ist, ne? So, vorher war ja, macht eher weniger Rennen und konzentriert sich auf die wichtigen Rennen und die Jungen sind sowieso noch nicht gut für die großen Rennen und jetzt unter Fares ist ja wirklich eher so, dass man die Leute auch mal breit gestaffelt zu diversen Wettkämpfen schickt, ne? Einfach um Wettkampferfahrung zu sammeln. Und das ist, glaube ich, schon so ein Ansatz, den ich besser finde, weil wie soll man sonst Praxis bekommen, wenn nicht im Wettkampf? Ne? Weil gerade Triathlon ist halt ein Sport, den kannst du ja im Prinzip nur im Wettkampf machen. Ne? Du kannst trainieren, wie du willst, aber ist ja nicht wie bei einem Läufer, der kann seinen Lauf immer trainieren, aber als Triathlet bist du ja nur Triathlet in dem Moment, wo du im Wettkampf bist. Ja. Ja. Genau. Das beste Training ist immer der Wettkampf. Das ist einfach so. Na, je mehr du an einem Wettkampfgeschehen teilnimmst und dich jetzt irgendwie mit der Elite misst und auch ja, und das Ganze unter Wettkampfbedingung, das ist das beste Training. Ne? Also das, ja, und so gewinnt man dann auch an Erfahrung. Ja. Jo, aber an Erfahrung gewinnt momentan auch ein anderer junger Athlet aus den Niederlanden, den, glaube ich, der Adrian heute wieder mit viel Aufmerksamkeit verfolgt hat. Und bewundern konnte. Also ich komme da von einer Episode zu anderer Episode, komme ich da nicht aus den Staunen heraus, was ein gewisser Mathieu van der Poel leistet momentan im Mountainbike-Zirkus. Und das, der ledert sie einfach alle mal ab, sagen wir mal so. Also der hat heute sein allererstes Mountainbike-Weltcuprennen gewonnen in Novo Mesto. Und das wirklich in einer sehr beeindruckenden Manier. Auf der letzten Runde hat er einfach mal so den Nino Schurter mal stehen lassen. Ich empfehle auch da mal so die Highlights des Rennens sich anzugucken, vor allem so die letzte Runde. Wirklich sehr, sehr beeindruckend, was der da wirklich leistet. Ich komme da wirklich aus den Staunen nicht heraus. Also, und man muss ja sagen, gerade hier Nino Schurter, das war ja eher so in den letzten Jahren immer, wenn der mitfährt, ist es halt eine Klasse für sich und da kommt keiner nur annähernd ran. Ne? Ja. Also Nino Schurter hat, das haben die Reporter heute gesagt, also der bis zu letzten Rennen stand Nino Schurter die letzten 5 Jahre durchgehend auf dem Podium, entweder auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz, die letzten 5 Jahre durchgehend, ne? Und das war die letzte Woche, war das erste Mal, dass er irgendwie vom Podium gestoßen wurde und diese Woche dann noch eins drauf, ne? So ziemlich wirklich stehen gelassen von Mathieu van der Poel, also das es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir hatten ja schon mal das Thema beim Amstel Gold Race, ne? Da kamen wir auch nicht aus dem Staunen heraus und der zieht das einfach mal so weiter durch, ne? Jetzt ist seine also Straßensaison zu Ende mit den Frühjahrsklassikern, jetzt bringt er mal so die Mountainbike-Elite mal ein bisschen durcheinander. Ja. Ist schon wirklich eine coole Geschichte. Sieht ja schwer nach Regenbogen-Trikot aus, könnte man sagen. Also ich habe letztens gehört, der war auch hier irgendwann in Deutschland mal unterwegs und hat da auch das Event gerockt. Das war letzte Woche in Albstadt. Okay. Wo ist das Albstadt? Weißt du das? In der Nähe von Stuttgart, ja, genau. Und da ist er Zweiter geworden. Das war ja so dieses wirklich sehr stürmische, gewittrige Wetter da unten, wo es auch so viele Stürze gab und auch das Rennen wirklich sehr, sehr hektisch und durcheinander war. Aber Van der Poel hat ja auch zum Schluss gesagt, ne, das war genau sein Wetter. Ne? Am Ende Zweiter. Aber das war schon wirklich sehr beachtlich, ne? Und diese Woche nochmal eins draufgelegt und Erster, damit führt er den Weltcup momentan schon sehr deutlich nach den zwei Rennen. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und was man nochmal erwähnen muss, ist, dass der das Shorttrack-Rennen am Freitag auch schon gewonnen hat. Ne? Und das auch in so einer ähnlichen Manier. Da hat er auch erstmal sich einen Vorsprung von, ja, ca. 10, 15 Sekunden erarbeitet. Zum Schluss kam so eine größere Gruppe auf ihn zu. Gut, ich schätze mal, er hatte auch so ein bisschen zum Schluss auch so ein bisschen so ein paar Gänge zurückgeschaltet. Da kamen sie nochmal so auf ein paar Sekündchen heran, aber da stand schon fest, dass er auch das Rennen gewinnt. Ja. Ja. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch das erste Mal, dass das überhaupt einer geschafft hat, das Short-Track-Rennen zu gewinnen und danach dann noch das lange Rennen zu gewinnen. Also für die, die es nicht wissen, ist es inzwischen so bei den Weltcup-Rennen, dass quasi 2 Tage vorher immer so ein Short-Track-Rennen ist, worüber, ich weiß nicht genau, die ersten 10 oder 20 oder 30 Startplätze für das große Rennen am Sonntag immer vergeben werden, sodass es quasi auch nicht ganz unwichtig ist, da gut platziert zu sein. Aber wie gesagt, beide Rennen zu gewinnen, hat bis jetzt noch keiner geschafft. Nee, meines Wissens auch. Also hat noch keiner geschafft, ja. Ja. Ja, von daher, also wirklich auch das, ne, auch sehr, sehr kurzweilig. Und das ist ein Rennen, das dauert 20 Minuten. Und da ist Action von vorne bis hinten. Ne? Also die fahren wirklich 20 Minuten all out. Ne? Die schenken sich da gar nichts. Also das ist auch sehr cool zu verfolgen. Also auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Ja, und dazu muss man sagen, er ist ja auch erst 24 und das ist ja im Rennzirkus noch eigentlich fast gar nichts. Ja. Aber irgendwo auch ein alter Hase, ne? Also gerade so im Cyclocross-Bereich, da ist er wirklich schon seit Jahren, ist da wirklich so die feste Größe. Ne? Hat er auch schon Weltmeistertitel gewonnen und so weiter. Also der hat schon jede Menge Erfahrung, ne? Auch in dem jungen Alter. Also ich hoffe ja mal, da ich gerade gesehen habe, dass er auf dem Canyon fährt, dass er mal vielleicht nach Koblenz kommt. Wäre doch cool. Und das wird ein Fanboy Adrian dann auch freuen. Ja, wahrscheinlich bin ich zu dem Zeitpunkt nicht da, aber ja. Ich hole dir auch mitreden. Ich könnte es mir ja fast gut vorstellen. Ich meine, von Holland bis Koblenz ist ja jetzt auch nicht ganz so weit. Ja, und auch eigentlich... kann man ja mal bei so einem Pure Cycling Festival vorbeischauen. Eigentlich sind auch die Athleten auch regelmäßig da, ne? Also das siehst du sehr oft. Radsportler, ja, Triathleten und so weiter, die sind eigentlich regelmäßig in Koblenz. Ja. Also ich sag mal, selbst Jan Frodeno, Patrick Lange oder Nairo Quintana, die waren ja schon alle da. Ja, ne? Genau. Ja. Ja, vielleicht war er auch schon da, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt, der Name sagte mir jetzt vorher eigentlich nichts, bevor wir den mir mal durchgenommen, oder beziehungsweise ihr habt den durchgenommen, da war ich noch in Hamburg. Von daher müsste ich jetzt mal drauf achten. Aber der fährt auch noch nicht ganz so lange. Ich glaube, der fährt jetzt ein Jahr für Canyon. Ja, genau. Quasi, ich glaube, der ist mit dem, als das In-Flight, das Cyclocross-Rad gelauncht wurde, dann kurz danach ist er auf Canyon gewechselt. Hm. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auch ein interessanter Mann. Wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen verfolgen. Definitiv. Ja, aber das war ja so der junge Wilde, der unterwegs war, aber es waren ja dann dieses Wochenende auch noch ein paar, ja, wie sagt man, ich sage einfach alte Hasen unterwegs, insbesondere beim Ironman in Lanzarote, wo ja genau. Allen voran Andreas Rählert versucht hat, sein Comeback zu geben. Was kann man, denke ich, braucht man nicht oder nimmt man nichts vorweg, wenn man sagt, das hat leider nicht ganz so funktioniert, wie man geplant hatte. Das Rennen wurde jetzt leider nicht live übertragen, sodass man da so ein bisschen auf den Ticker angewiesen war und das, was man im Nachhinein gelesen hat. Und es scheint wohl so zu sein, dass er auf der Radstrecke von Anfang an ein bisschen technische Probleme hatte, aber dann nachher, ich glaube bei Kilometer 120 circa oder 150 mit einem technischen Defekt dann leider komplett aussteigen musste, obwohl er zu dem Zeitpunkt halt das Rennen angeführt hat. Ne? Also ist eigentlich alles sehr gut gelaufen. Ja, es kam eine Nachricht über die sozialen Netzwerke dann irgendwann am Abend nach dem Rennen, dass Magenkrämpfe ihn zur Aufgabe gezwungen haben. Schade. Also ja, das ist leider so auch so ein kleines Rela-Drama. Ja, damit haben sie ja sehr, sehr oft alle beide eigentlich immer mit Verletzungen oder Krankheiten zu kämpfen. Naja. Ich hätte es ja immer. Weil jetzt muss man. Hm? Ich hätte es ja immer gegönnt, den Ironman zu gewinnen. Also in Hawaii war ja auch genug nah dran, aber naja, wird wohl leider nichts mehr. Ich bin halt mal sehr gespannt, ob er es jetzt nochmal probiert. Ich meine, dadurch, dass er ja jetzt nur Rad gefahren ist und da keinen Marathon in den Knochen hatte und wenn, so wie man ja gehört hat, die Form wirklich da sein soll, ne, dann könnte er ja eigentlich relativ zeitnah jetzt nochmal irgendwo einen Versuch starten. Ja, ja. Optimal wäre natürlich in Frankfurt, wo dann alle Deutschen. Ja, oder? Ja, in Rot kann er sich ja nicht qualifizieren. Ne? Aber in Frankfurt ist ja sogar die Chance gar nicht so schlecht, sich zu qualifizieren, dadurch, dass die ganzen Weltmeister da am Start sind und es eine Europameisterschaft ist, reicht wahrscheinlich ein Platz in den Top Ten so ungefähr, ne, um da sich den Slot zu holen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ne, weil es ist ein sehr, sehr sympathischer Athlet. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Vielleicht machen wir aber das Dutzend voll mit Athleten auf Hawaii. Das sind ja schon einige. Genau. Obwohl bei der Laura Philipp sieht es ja leider doch nicht so gut aus. Wir hoffen nicht, dass es bis zu Hawaii noch fit wird. Ja. Die hat sie doch ein bisschen härter erwischt. Leider. Ja, ich glaube, ich habe heute erst gelesen, dass jetzt zwei Wochen erstmal auf Krücken laufen muss. Das wäre natürlich. Ja, ich habe auf Instagram schon ein Bild gesehen mit Krücken. Also mit Krücken stand sie da. Von daher. Ja, das. Naja, zumindest das erste halbe Jahr ist für sie damit auch gegessen, ohne irgendeinen Wettkampf. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man halt sich sehr recht früh ohne die jetzt in Hawaii waren, dann im Schatten sozusagen des Hawaiis in Barcelona sich qualifizieren konnte. Hat sie jetzt auch nicht den Druck, dass sie sich jetzt noch qualifizieren muss, wie manche andere, die jetzt auch schon durch die Qualifikation herausgefallen sind und noch woanders also starten müssen, was natürlich auch nicht förderlich ist für die. Ich finde dieses System, also ich war ein bisschen skeptisch, aber dieses neue System finde ich richtig cool, weil das einfach auch viel mehr Dynamik bis sie reinbringt in dieses ganze, also man muss ja quasi einen gewissen Platz erreichen und nicht so und so viele Starts haben, damit man, weißt du, vorne quasi genug Punkte bekommt. So. Ja. Ja, und vor allen Dingen, du kannst auch nicht über keine Ahnung, 10-70-3 Rennen, konntest du dich ja vorher auch qualifizieren, so ungefähr. Ja. Das geht halt jetzt auch nicht mehr. Schon nicht schlecht. Das stimmt, ja, wir wollen aber jetzt nicht die Sieger des Rennen unterschlagen. Genau, ich wäre sonst auch dazu nochmal zurückgekommen, da wir mit den alten Männern eingestiegen sind auf Lanzarote. Der andere alte Mann am Start, in Anführungsstrichen, hat dann das Rennen auch gewonnen. Das war Luc van Lierde. Seines Zeichens ja auch schon Ironman-Weltmeister. Nee, Frederik van Lierde. Luc van Lierde hat auch schon mal Hawaii gewonnen, ist aber schon etwas länger her. Ja, genau. Ist lustigerweise übrigens auch der Trainer von Frederik van Lierde jetzt. Aber nicht verwandt. Nicht verwandt. Nee. Ja. Aber Fun Fact am Rande, Frederik van Lierde hatte auch am Renntag Geburtstag. Aber dann, herzlichen Glückwunsch also selber, zu beidem. Ja. Genau, hat er sich selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er 40 oder 41 geworden ist. Ne? Also auch schon ein etwas gesetzteres Alter für einen Leistungssportler. Aber er kann es noch. Ja, momentan boomt es bei den älteren Herren auch. Der Craig Alexander ist ja in letzter Zeit immer wieder vorne mit zu finden. Dann geht schon gut ab. Ja, aber aus deutscher Sicht ist ja auch erfreulich gewesen, Christian Kramer ist der Zweiter geworden. Ich wollte nur sagen, mit einer Marathonzeit, die ich auch geschafft habe. Ja, das heißt für dich, auf nach Lanzarote. Ja, super, aber ich glaube, ich fand nicht 180 Kilometer in 5 Stunden und 2 Minuten. Das glaube ich, schaffe ich nicht. Und danach nochmal so ein Marathon, also nee. Naja, vielleicht, irgendwann mal in... Im gesetzten Alter. Ja. Lanzarote gilt ja so als der härteste Ironman weltweit. Ja. Also ich glaube, das ist schon nicht ohne. Da ist auch kein Lukas-Wetter, auf keinen Fall. Ja. Ist auch einer der letzten, der noch keinen Rolling Start hat, glaube ich. Oder haben die das mittlerweile da auch geändert? Weißt du das, Adrian? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben tatsächlich noch so die alte Methode Waschmaschine. Ja. Ja. Hat ja auch was. Ne? Definitiv. Die Zeiten kenne ich noch. Ich fand, wenn ich nochmal kurz eingreifen kann, ich fand das Rennen der Frauen, ohne es gesehen zu haben, aber ja so rein vor Ergebnislisten, die ich so vor mir offen habe, finde ich sehr interessant. Denn zum einen freut mich sehr auf Platz 4 die deutsche Jenny Schulz, die jetzt hier aus dem Frankfurter Raum kommt, mal wieder im Renngeschehen zu sehen. Von der habe ich jetzt seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört. Ich dachte, sie hat schon aufgehört oder keine Ahnung, macht nichts mehr. Auf jeden Fall hat sie sich ja zurückgemeldet mit einer 10-12. Sie ist ja früher eine Duathletin gewesen, also sie hat ja immer eine Schwimmschwäche gehabt. Die ist aber war immer eine sehr starke Läuferin und da sieht man auch in den Rennen, ne? Und was halt in den Rennen auffällt, wenn man die Ergebnisliste sieht, ist, dass sonst immer die starken Läufer, Läuferinnen da immer irgendwie, ich sag mal jetzt, kleinen Vorteil haben, aber auf Lanzarote ist es anders. Da ist es nämlich so, der Radfahrer hat da auf jeden Fall so ein bisschen den Vorteil. Ne? Da sieht man auch, die Nikki Bartlett aus Großbritannien hat das Rennen gewonnen in 9:59:10 und mit der schnellsten Radzeit des Tages von 5:38. Ich sag mal sogar eine deutlich schnellsten Radzeit des Tages, weil alle anderen Frauen sind so nah an die 6 Stunden gefahren. Aber dafür Jenny Schulz mit der schnellsten Laufzeit mit 3:07. Quatsch, zweitschnellsten, sorry. Lenny Ramsey wollen wir nicht unterschlagen mit 2:58, 59. Die einzige Frau, die unter 3 Stunden geblieben ist. Aber trotzdem hat es für die beiden, ne, trotz des sehr guten Marathons zum Schluss, nicht irgendwie weiter nach vorne gereicht. Ne? Also die erste Nikki Bartlett am Ende mit 3:14:52 Marathon. Die zweite Stage Nielsen, Maya aus Dänemark in 3:12 noch gelaufen, also knapp 3:13. Also das ist wirklich eine Strecke für starke Fahrradfahrer, ne? Also das ist auch was eher für jemand, der auch so ein bisschen, sag ich mal, für gerade unter den Triathleten, ne? Also jetzt nicht für so ein Leichtgewicht, sondern eher für ein paar Jungs, die ein bisschen mehr auf die Waage bringen. Die haben da so ein bisschen Vorteile, ne? Gerade bei den langen Abfahrten. Ja, gerade bei den langen Abfahrten. Das war, ohne dass ich mal da gewesen bin oder so, aber das hieß es immer wieder, dass so die, ich weiß jetzt nicht, wie schwer Frederik van Leerde ist, aber wenn man sich so die Ergebnislisten der letzten Jahre anschaut, dann sind das schon eher so die Leute, die richtig Druck auf dem Fahrrad bringen, ne? Die dann Vorteile haben, auch so die Backup-Passagen da richtig laufen zu lassen. Ja. Ja, also das Frauenrennen finde ich schon sehr, so Lanzarote typisch schon so ziemlich, ne? Die stärkste Radfahrerin hat das Rennen gewonnen mit noch, ja, sag ich mal, soliden Marathon und einer sehr guten Schwimmzeit, das muss man dazu auch sagen. Sie ist ja auch wenn ich jetzt hier so überblicke, ich glaube auch so die zweitschnellste oder die drittschnellste Schwimmzeit hat sie, also ja, die war schon gut dabei, ne? Ja, aber 5:38 so in dem Bereich ist keiner mehr gefahren. 5:50 ist die nächste Zeit, die dann bei den Frauen auftaucht. Also falls Sie noch interessiert, der Frederik van Leerde wiegt laut Internet 74 Kilo. Okay, das ist ja für einen Triathleten schon eigentlich stämmig, ne? Ja, also ich habe das immer so in Erinnerung, ne, so aus den letzten Jahren, dass es immer heißt, so Lanzarote ist halt sowas, ne, für den schweren, kräftigen Athleten, der da wirklich so dicke Gänge treten kann. Und das ist ja der Christian Kramer eigentlich auch. Ja, das ist eigentlich auch so ein etwas kräftigerer Athlet. Ja, ich meine, kommt wahrscheinlich dazu noch, das ist ja auch eine relativ, oder das sind ja immer windmäßig ziemlich heftige Verhältnisse. Da haben natürlich die etwas schwereren am Rad auch einen Vorteil, weil denen das einfach nicht so viel ausmacht dann. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich die Berge auch erstmal hochfahren. Ja. Das stimmt auch, ja. Also es ist natürlich auch dann die Frage, ne, sind das so, weißt du, so wie in Rot, ne? In Rot sagt man, die haben da auch einige, zwar jetzt vielleicht nicht mit Lanzarote vergleichbar, aber so diese rollende Hügel, weißt du, wo du gut drüber kommst, ne? Du fährst zwar hoch, aber du kommst da nur Solare Berg und ich habe jetzt vergessen, wie diese eine andere Steigung heißt. Es geht schon einiges hoch, aber da kommst du gut drüber mit Druck, ne? Ja. Ja, und dafür dann sehr langgezogene Abfahrten. Und dann sehr langgezogene Abfahrten, ja, genau. Wo die schweren Athleten dann ohnehin Vorteile haben, ne? Ja. Das war übrigens, fällt mir gerade ein, wo du das sagst mit den langgezogenen Abfahrten. Ich hatte mir letztens nochmal die Strecke hier vom Hamburg-Marathon angeguckt, weil Lukas ja sagt, er hat das Gefühl, er läuft die ganze Zeit bergab. Da ist das eigentlich ähnlich, ne? Also so wie die Radfahrer das so als Rollerberg bezeichnen würden. Ne? Wenn es hoch geht, geht es relativ steil auf einem kurzen Stück hoch und dann immer lange ganz minimal bergab. Ne? Also das ist da ist tatsächlich so, dass man da wesentlich mehr bergab läuft von der Strecke als bergauf. Außerdem war noch der 70.3 in St. Pölten. Dort hat der Frank Löschke gewonnen mit einer Siegeszeit von 3,52 vor dem Österreicher Thomas Steker mit 3,53, also schon ein recht knappes Rennen, also eine halbe Minute Unterschied. Ja, und der dritte Platz ist unbesetzt. Die ersten beiden müssen sich im Lauf ja relativ stark gebettelt haben dann noch auf der Strecke. Das muss ziemlich cool gewesen sein, ne? Ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass der Nils Frommold auf Platz 9 abgeschlagen mit 4 Stunden und 3 Minuten. Vielleicht heute einen etwas schlechteren Tag erwischt hat. Ja, da hatte mich auch gewundert auf der anderen Seite. Der ist wahrscheinlich so happy, dass das in Südafrika so gut geklappt wahrscheinlich. Hat. Da ist ihm das egal. Fokus auf Hawaii gesetzt. Ja, der hat anscheinend im Rad, beim Radfahren schon recht viel Zeit eingebüßt. Vielleicht hat er das dann beim Halbmarathon nicht mehr so krachen lassen. Mhm. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Frauen. Da hat die Sara Svensken aus Schweden gewonnen mit 4 Stunden 26. Gefolgt von der Bianca Steurer aus Österreich mit 4 Stunden 28. Und auf Platz 3 die Julia Geier mit 4 Stunden 30. Ja, und danach folgen nochmal 4 Deutsche. Ja, interessant. Aber gut, Österreich ist ja auch nicht so weit. Und ich meine, St. Pölten ist ja auch schon ein etwas bekannteres Rennen. Wobei, ich muss ja sagen, hier, Franz Löschke, also, der hat er jetzt ein paar Mal schon gezeigt, dass er ja anscheinend echt super drauf ist. Aber irgendwie fliegt er bei mir immer so ein bisschen unterm Radar. Ich weiß, ich habe den noch nicht so auf dem Schirm, dass ich den jetzt, wenn er irgendwo startet, immer vorne sehe. Aber der war ja, glaube ich, in Buschhütten auch, ne? Kann das sein? Der Franz Löschken ist Fünfter geworden in Buschhütten. Ja. Ich meine nur so im Kopf zu haben, dass das Frodeno nachher gesagt hatte, dass er irgendwie beim Laufen, dass er ihn gesehen hat und Angst hatte, dass er ihn noch überholt, aber dann festgestellt hat, dass er eine Runde Rückstand hatte noch vom Rad oder so, aber dass er so brutal stark gelaufen sein muss. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich da auch an was. Aber lassen wir doch St. Pölten mal hinter uns und gehen zu unserem Hauptthema, das dieses Mal heißt Damals und Heute. Es geht auch so ein bisschen auch vom Training halt aus, weil viele Sachen, was damals ist, ist heute ja halt auch nicht mehr so. Und manche Sachen kommen auch wieder zurück. Also das ist ja, und da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal so ein bisschen eine Episode von, wie war es damals, wie ist es heute und was halten wir davon? Ist es damals besser gewesen oder ist es heute auf jeden Fall besser als früher? Ja. Und da hatte ich mir halt, wie gesagt, erstmal das Training ausgesucht. Und ich glaube, da kann der Adrian noch am meisten dazu sagen. Aber auch, ich denke, als Athlet kann man ja auch gucken, wie man früher trainiert hat oder heute. Ich meine, früher ist man in so einer Stoff-Jogginghose gelaufen. Was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, wenn da halt, es kommt immer wieder was Neues, was ich meine. Es werden andere Sachen jetzt irgendwie auf das, wo man früher keinen Wert gelegt hat, da wird heute übelst viel Wert drauf gelegt und ist es denn heute auch so viel besser? Auch wir hatten schon mal das Thema mit dem, zum Beispiel Uhr, ja. Heute geht ja gar kein Training mehr ohne irgendwelche Zahlen, auf die man fixiert ist. Und früher war das den Leuten egal. Da sind sie rausgegangen, sind gelaufen und wie viele Kilometer die hatten, wussten die vielleicht auch gar nicht so wirklich stellenweise. Und heute wird jede Zahl und Watt und alles analysiert, was man je gemacht hat. Das war so, glaube ich, auch der Auslöser. Ich habe auch überlegt, ne, was ich dazu so denken soll oder meinen soll. Aber vom Prinzip her ist es ja so, jetzt zum Beispiel auf den Triathlon bezogen, das ist ja noch eine relativ junge Sportart. Ne? Also irgendwie so Mitte der 70er irgendwie hat man angefangen. Und dann war natürlich, wenn du anfängst mit so einer Sportart, dann ist es halt immer viel, viel ausprobieren. Aber am Ende des Tages, also ist zumindest meine Meinung, ist halt eine Ausdauersportart und es gibt halt Sachen, die haben sich bewährt und die funktionieren einfach gut. Und klar hast du dann irgendwie so, ist fast ähnlich wie in der Mode, so ein bisschen Trends, die kommen und die gehen aber dann auch wieder. Ne? Und dass man da so viel drüber rauskitzeln kann, glaube ich noch nicht mal, weil ich glaube, das habe ich mal auf Triathlon-Szene gesehen, so einen ganz interessanten Bericht. Wenn so ein Sport neu ist, dann entwickeln sich ja auch erstmal die Zeiten relativ schnell, fallen relativ schnell, weil die Leute einfach besser werden. Aber irgendwann ist so ein bisschen so ein Plateau erreicht. Und wenn du das vergleichst, die Radzeiten, die haben sich natürlich auch krass entwickelt. Aber beim Rad kann man auch sagen, das hat auch viel mit der technischen Entwicklung zu tun, was noch nicht mal so mit dem Training zu tun haben muss. Ne? Die anderen Zeiten, also jetzt keine Ahnung, guck dir an die Marathonzeit. Den Marathonrekord hat Patrick Lange erst vor 2 Jahren eingestellt und der war dann, ne, wie lange hat er Bestand gehabt? 30 Jahre oder was? Das heißt also, so viel schlechter sind die Leute oder die Athleten früher ja auch nicht gewesen. Mit vielleicht einem ganz anderen Training. Von daher weiß ich nicht. Ne? Also ist bestimmt viel, was man über neue Trainingsmethoden und irgendwie Wissenschaft rausholen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch oft so, du hast irgendeine Studie, dann ist das der neue Weisheit letzter Schluss und in 5 Jahren kommt eine neue Studie raus, die sagt dir genau das Gegenteil, etwas überspitzt gesagt, und dann laufen wieder alle der Sau hinterher. Ne? Aber genau das meinte ich ja. Gut, lassen wir mal die Profis weg, ja. Das ist ein anderer Schlag, die leben ja davon. Ja. Von mir aus können die jede Zahl bis in 3 Stellen nach einem Komma analysieren. Das ist halt deren Sache. Aber ich meine, als Normalsterblicher oder ich jetzt, ja, der jetzt hier trainiert. Und wenn du, wie du auch sagst, dass du hast jetzt etwas vorgegeben, und das ist jetzt für dieses Jahr der Weisheit letzter Schluss und dann kommt nächstes Jahr eine andere Studie raus und dann denke ich mir doch auch wieder, aber vielleicht passt weder die eine noch die andere zu mir. Weißt du, ich kann ja auch jetzt Adrian als Trainer bin ich wunschlos glücklich, der weiß ganz genau, wie ich ticke. Wenn ich jetzt zum anderen Trainer gehe, der trainiert nach einem anderen Prinzip und das liegt mir vielleicht gar nicht, obwohl das jetzt der neueste Scheiß ist. Was ich meine, das ist ja nicht nur, weil etwas Neues rauskommt, ist, dass es für alle ja super ist. Ja? Es ist ja für jeden beliebig, also jeder braucht da was anderes. Ja. Das ist ja nicht nur, weil was Neues rausgekommen ist, dann müssen die Leute jetzt alle da hinterherlaufen. Ich denke, das ist genau der Punkt. Das ist ja auch das, was einen guten Trainer eigentlich ausmacht. Nicht, dass er irgendwie sein Konzept hat, was er auf den Athleten anwendet, sondern guckt, was habe ich für einen Athleten vor mir und worauf spricht er besonders gut an. Und selbst das muss ja auch nicht so sein, dass er jetzt 10 Jahre immer auf das Gleiche gut angesprochen hat. Vielleicht braucht er jetzt im 11. Jahr mal ein komplett anderes Programm. Siehe Sebastian Kienle, ne? Der hat jetzt, macht ja zumindest den Anschein durch den Coachwechsel auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass das, was er die letzten 10, 15 Jahre trainiert hat, dass das alles Murks war. Ne? Das war in dem Moment vielleicht für ihn genau das Richtige. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, also Lukas, du wolltest jetzt also die Profis außen vor lassen, aber ich glaube, zu heutigen Zeit können wir die Profis nicht ganz außen vor lassen, beziehungsweise die Methoden nicht. Denn der gravierendste Unterschied ist der, dass die Age-Grouper heutzutage so trainieren wie die Profis vor 20 Jahren, 10 Jahren, sowas um den Dreh. Ne? Das ist ja auch egal. Also wie Profis vor Jahren. Man hat viel mehr Möglichkeiten, angefangen von, was weiß ich, Laktatdiagnostik, ne, über irgendwelche Tests mit dem Fahrrad. Du kannst dir dein Fahrrad so dermaßen gut auf dich einstellen lassen, dass es wirklich, ne, sehr, sehr, sehr individuell ist. Also insgesamt ist alles viel individueller geworden, viel mehr auf den Athleten geschnitten. Das war in den 80er, 90er Jahren überhaupt nicht so. Ne? Da hieß es, also überhaupt nicht so ist vielleicht jetzt auch falsch ausgedrückt, aber hatte bei den Age-Groupern, Altersklassenathleten, nie so den Stellenwert. Vielleicht bei denen, die ja, bei dem einen oder anderen, der da jetzt schon wirklich so, sag ich mal, halb profimäßig unterwegs war, dann vielleicht ja, aber so die übliche, ne, der übliche Finisher, der hatte wirklich nur im Sinn, das Volumen hochzufahren, ne, und das war so das Training der 80er Jahre, ne, sehr hohes Volumen. Ja, also den größten Unterschied, den ich zu damals und heute sehe, ist ja einfach so diese Individualität, ne, den man mittlerweile ja so als Age-Grupper genießt, sage ich mal, und fast die gleichen Bedingungen hat wie jetzt tatsächlich ein Profi-Athlet, ne, sei es irgendwie Bike-Fitting, Leistungsdiagnostiken, Betreuung durch Trainer, ja, das ist alles wirklich schon auf sehr hohem Niveau. Das gab es ja in den 90er Jahren unter den Altersklassenathleten so in der Form nicht. Ne? Ja, das ist so das, was mir so dazu einfällt, weil ich meine, früher gab es ja so die Methode, sehr viel Volumen, dann vielleicht so Blöcke mit Intensität, aber im Grunde genommen hat das wirklich, der Umfang hat so ziemlich die größte Rolle gespielt, gerade so auf den Langdistanzen. Genau, und heutzutage hat man fast die gleichen Möglichkeiten, die ein Profiathlet auch hat, ne? Sofern man sich das auch irgendwo auch finanziell leisten kann, ist es alles möglich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, aber ich glaube oder meine zumindest oft den Eindruck zu haben, dass die Leute durch, ne, also von der Technik her ist es keine Frage und von den ganzen Drumherum, was man so hat, ne, von den Fahrrädern über Leistungsdiagnostiken und das, was du sagst. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass viele durch diese ganzen gehypten Themen, ne, wie polarisiertes Training und Hit-Training und sonst irgendwas, halt die Basics vergessen. Ne? Jetzt zum Beispiel bei Langdistanz-Triathlon ist halt ein verdammter Ausdauersport. Und wenn du da dir keine Grundlage schaffst, dann kannst du so viel Hit-Training machen, wie du willst, dann wirst du nicht ans Ziel kommen. Ich habe oft den Eindruck, weißt du, dass man jetzt versucht, mit solchen Sachen irgendwie, ja, einen kürzeren oder schnelleren Weg zu haben. Das denke ich eben nicht, dass das so ist. Ne? Ich glaube schon, dass man dadurch jetzt mittlerweile viele neue Tools hat und Möglichkeiten, die man gezielter einsetzen kann, vielleicht auch in Kombination mit einem Trainer besser einsetzen kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber ich glaube schon, dass dieses ganze, ja, ich nenne es jetzt mal langweilige Training, was man früher gemacht hat, dass das dabei so ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber das ist halt gerade für die, ja, für die langen Distanzen was, worauf man nicht unbedingt verzichten sollte, glaube ich. Ja, wobei ich würde das vielleicht auch sogar auch so ein bisschen trennen. Ne? Also es gibt ja so die Athleten, sage ich mal, und da zähle ich zum Beispiel dich auch dazu, ne? Die sind wirklich sehr hoch ambitioniert, haben klar gesteckte Ziele, was sie erreichen wollen und sind wirklich bereit, alles dafür zu tun. Ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite auch so Altersklassenathleten, die einfach so dieses Erlebnis, zum Beispiel Ironman suchen, finishen wollen und so weiter. Und da ist es, da gebe ich dir recht, da wird vielleicht so das ein oder andere vielleicht ja, abgekürzt oder wird vielleicht irgendwo nach Abkürzung gesucht oder ne, man entschuldigt das Ganze mit zu wenig Zeit, aber trotzdem es jetzt irgendwie finishen zu wollen. Auch das ist mittlerweile auch mit Trainer und Betreuung und so weiter vielleicht möglicher als es ja, als so ein jemand vor 15, 20 Jahren hätte. Ne, da, wobei damals das Training ehrlicher war. Ne, das, also ehrlicher ist jetzt vielleicht blöd ausgedrückt, aber da war man einfach bereit. Ne, auch so, wir hatten ja auch schon das Thema, ne, auch heute Marathonläufer früher, ne, also 2:30, ne, 3 Stunden, ne, das war ja, das liefen die Leute so reihenweise, in Anführungsstrichen. Da wusste man, ne, dafür brauche ich das Training, dafür muss ich so Umfang bolzen. Das sind die Leute heutzutage auch, ne, bereit, das zu tun, die Zeit zu opfern und die Energie. Aber dann gibt's halt eben so die Leute halt, und das finde ich dann auch wiederum legitim, die dann sagen, hey, mir ist es egal, ob ich in 4:30 oder 5 Stunden Marathon finische oder den Ironman in 13, 14 oder 15 Stunden. Aber ich will einfach ins Ziel kommen. Ja. Ne? Blöd wird so halt nur, wenn jetzt irgendwie gesundheitlich gefährlich wird, ne? Das ist dann halt so der Punkt. Ja, ich meine, das ist vielleicht, kann man so sagen, so einer der Hauptunterschiede zu früher. Ne? Das ist früher, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, gab es halt, oder war der Sport an sich ja kleiner, ob es jetzt Laufen war oder Triathlon oder sonst was. Und da hatten die Marathons, keine Ahnung, wie viele Teilnehmer. Und das waren aber welche, die den Sport auch, ne, das war halt deren Sport und die haben den sehr ambitioniert betrieben. Und so wie es heute ist, diese große Gruppe, ich nenne sie jetzt mal als Erlebnissportler oder die ist halt, ja, wir machen es alle aus Spaß, aber du weißt, was ich meine, die ist halt nicht so extrem ambitioniert angehen. Die Gruppe ist, glaube ich, heutzutage einfach viel, viel größer und ja, wird halt entsprechend auch ja, anders bedient oder hat so ein anderes Drumherum entwickelt. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu früher, auch was die Wettkämpfe selber angeht, weil die Wettkämpfe natürlich auch oder die Veranstaltung auch stärker auf sowas eingehen. Ne? Ja, früher hast du eine Startlinie, eine Ziellinie gehabt und fertig. Und heute hast du halt immer so ein Event drumherum gebaut. Und das ist, glaube ich, auch so dem geschuldet, dass da halt ein anderes Publikum einfach am Start ist. Und die Entwicklung geht ja weiter, ne? Also früher, so, ne, wie du gerade gesagt hast, früher hast du Start-Ziel, dazwischen vielleicht eine Wasserverpflegung, aber ansonsten nichts. Heutzutage hast du schon Riesen-Events, ne? Siehe Ironman Frankfurt, Challenge Road und so weiter, ne? Das ist ja schon wirklich ein Event, den du jetzt irgendwie von Donnerstag, Freitag bis Sonntag, Montag mitnimmst und da gibt's immer Programm für die ganze Familie und so weiter. Das Ganze, finde ich, geht jetzt mit so wirklich Events, wie jetzt zum Beispiel wie hieß das in Spanien, Ponte Negra, wo jetzt die ganze Weltmeisterschaften stattfanden, von Aquathlon über Duathlon, über Xterra Triathlon, über Langdistanz Triathlon, alles an ein Wochenende, ne? Das ist, oder über ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das so ein Riesenfestival, ne? Und das ist vielleicht auch wiederum die nächste Stufe der Entwicklung, so der Wettkämpfe. Finde ich wiederum auch ganz interessant und ganz cool, ne? Dass sich das so in dieser Richtung entwickelt. Weil wenn wir jetzt gerade so in Zeiten von 80er, 90er Jahre sprechen, dann gab es hier in Deutschland, keine Ahnung, 2 Handvoll Triathlon und Challenge Road, aber viel mehr gab es jetzt hier nicht. Ne? So Challenge Road als also damals noch Ironman Europe hieß es und das war so ziemlich der einzige Ironman ja, in Europa. Ja. Das war schon wirklich sehr, sehr krass und dementsprechend war auch die Leistungsdichte war da schon gerade so bei den Leuten, die da an der Ironman-Strecke standen, schon auch sehr hoch. Ne? Und heutzutage gibt es dann halt zu denjenigen, sag ich mal, die sich jetzt nach Hawaii qualifizieren wollen, auch die einfach das Ding genießen wollen und ins Ziel bringen wollen, ne? Sich einfach mal einen Ironman nennen wollen. Ja, aber wir haben ja auch noch, ich hätte noch ein anderes Thema, das können wir gerade mal mit dran anschließen, weil das passt ganz gut und das sind für mich Startgelder, die, ihr könnt ja, oder Adrian, du kannst ja mal aus deiner Erfahrung sprechen, wie viel du früher für einen Ironman bezahlt hast und wenn man sieht, was du heute, oder kann der Thomas ja mal aus Erfahrung sprechen, was er heute zahlen muss für einen Ironman oder für eine Challenge, die ja etwas günstiger ist, aber das sind ja mittlerweile Preise, das ist, aber auch, was man heutzutage für Ausrüstung zahlt, ist ja auch, sind ja auch, ja, also so eine Preissteigerung ist, finde ich, schon ganz schön krass. Also ich meine, die Leute bezahlen das sogar fast bereitwillig, um an Ironman, sag ich mal, Frankfurt oder so dran teilzunehmen. Die sind ja richtig schnell auch ausverkauft und da finde ich das ja ein bisschen bedenklich, was da an Gelder auch gemacht wird. Also 2004 war mein erster Ironman und ich meine, da hat die Stadtgebühr war dann irgendwie lag bei, ich weiß nicht, 240, 260 Euro, sowas um den Dreh. Das habe ich damals beim Ironman bezahlt, bei meinem allerersten Wettkampf Köln, ne, Marathon. Das war wirklich, so viel bezahlst du heutzutage irgendwie für einen 10-Kilometer-Lauf oder so. Das waren wirklich sehr kleine Beträge da. Also das weiß ich gar nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war nicht sehr viel. Ja. Und Thomas, bei deinem ersten, was hast du damals bezahlt? So lange, also der erste Ironman war ja 2017 in Frankfurt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Okay, vor 2 Jahren. Ja, ich meine, das waren irgendwie 600 Euro, sowas um den Dreh. Also schon eine krasse Preissteigerung. Ne? Mm. Wobei ich finde es immer so ein bisschen müßig, sich über Preise aufzuregen. Ne? Klar ist es viel Geld, aber am Ende des Tages entscheidet A, jeder selber, ob er es ausgibt. Und B, ist es ja auch nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Ne? Also klar hast du so einen Ironman in Frankfurt, der extrem teuer ist, aber du könntest auch für einen Bruchteil von dem Geld bei einer Langdistanz in Köln starten, ne, wo dann vielleicht irgendwie 100 oder 150 Euro Startgeld sind. Da hast du halt der Ostseemann. Ne, oder sowas, auch, genau. Du hast halt dann nicht dieses Event drumherum, aber ja. Hm. Auf der anderen Seite ist, ich bin auch immer der Meinung, klar, sagen alle, ja, das ist Ironman ist eine Firma, die wollen nur Kohle verdienen. Ja, aber ist auf der anderen Seite ja auch legitim. Das ist halt deren Business und am Ende des Tages müssen sie ja trotzdem dem Athleten oder dem Teilnehmer ein gutes Produkt abliefern, sonst kommen die halt nicht wieder. Und solange die Leute bereit sind, das zu bezahlen, scheinen sie ja ihren Job nicht komplett verkehrt zu machen. Aber mir geht es auch nicht so ein bisschen darum, was die machen. Die können von mir aus auch 1.000 Euro verlangen, aber solange die Leute also bereitwillig das Geld dahin scheffeln, werden die auch keinen Halt davon machen. Und wenn dann halt mal sehen, dass ihre Events vielleicht nicht ganz ausverkauft sind, dann kommen vielleicht auch wieder normale Preise. Was ich meine, also das ist ja ein Problem, das wir machen. Ja, es ist ja auch genauso, wenn du kurzfristig einen Marathon planst oder so, dann zahlst du auch schon über 100 Euro. Wenn du nicht sofort, also wenn du nicht jetzt schon weißt, was du für nächstes Jahr für einen Marathon machen willst. Ich meine, für einen Hamburger Marathon habe ich, bin mir nicht ganz sicher, 80 Euro habe ich da, glaube ich, bezahlt oder 75, irgendwie sowas. Und ich wollte ja noch kurzfristig den Bonner Halbmarathon laufen und da hätte ich fast 60 Euro ausgegeben. Ich habe letztens erst mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, der war total geflasht davon, was für ein Aufwand so eine Triathlon-Langdistanz ist. Also ich habe mir immer gezählt, wie viele Helfer, ich glaube in Frankfurt sind allein 5000 Helfer an der Strecke. Das konnte er gar nicht glauben, ne, dass du da solche Zahlen hast. Aber die werden aber nicht bezahlt. Die werden nicht bezahlt, was ja auch sehr schade ist, aber dann wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu finanzieren. Weil ich denke schon, also ich meine, ich habe keine Zahlen, aber ich denke schon, dass es heutzutage auch wesentlich teurer ist, so eine Veranstaltung durchzuführen als früher. Weil du musst auch, ne, du hast heute 1.000 Auflagen mehr, die du beachten musst. Du musst hier ein Evakuierungskonzept machen, du musst da Sanitäter besorgen. Also ich glaube schon, dass das auch von der Organisation eine andere Hausnummer ist als vor 15, 20 Jahren. Ne? Ja, gut, das stimmt. Also ich denke auch hier die Straße zu sperren oder meistens sind es ja von Großstädten irgendwelche Innenstädte, die komplett gesperrt werden, Verkehr muss umgeleitet werden, das ist ja auch alles schon ein Riesenaufwand, das verstehe ich schon. Aber ja, dann würde ich gerne noch mal ein paar Zahlen sehen. Nee, also wenn die jetzt irgendwie offen damit umgehen würden, so und so viel müssen wir dafür zahlen, so und so viel müssen wir dafür zahlen, deswegen kostet das so und so viel, ja, dann kann man das leichter nachvollziehen, aber am Ende des Tages ist, wie du gesagt hast, Ironman ist ein Großkonzern und die müssen halt auch gucken, dass sie ihr Geld machen und ich gehe mal davon aus, die nagen nicht am Hungertuch. Oder am Existenzminimum? Definitiv nicht. Ne. Ich denke, es wird funktionieren. Ne? Ja. Nein, also ich will jetzt nicht falsch verstehen. Ich will jetzt auch nicht hier die schützende Hand oder so über Iron Man halten. Ganz und gar nicht. Ne? Also man muss das schon mal hinterfragen, ob das alles passt und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und so weiter. Aber ich denke halt einfach, dass die Grundsituation ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was man vielleicht vor 20 Jahren gehabt hat. Ne? Da konntest du sagen, ich stelle hier ein Zelt auf, ich mache jetzt hier eine Veranstaltung. Das geht heute nicht mehr. Wobei das auch, sage ich mal, vor 2004, ne, was jetzt auch so annähernd 20 Jahre sein könnten, schon auch sehr professionell war in Frankfurt. Ne? Was ich allerdings im Laufe der letzten Jahre immer wieder mal mitbekomme, ist halt so auch große Kritik an dem Event. Ne? Also Also zum einen so gab's Kritikpunkte, wie man da mit dem Fahrrädern umgeht in Frankfurt, ne, dann zu der Strecke selbst also ich meine, gut, Kritikpunkte findest du immer, ne, wenn du jetzt irgendwie tief genug gräbst, aber ja, also ich meine, ich kann deine Argumentation verstehen, Thomas, aber ja, also Iron Man, die Corporation, ich meine, die haben in den letzten Jahren auch nicht immer den Job gemacht, den sie vielleicht machen sollten, auch gerade in anderen Ländern. In Deutschland läuft das, ne, weil das vielleicht auch so ein bisschen so die deutsche Gründlichkeit ist, ne, die das Ganze hier so positiv macht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz gab es ja auch in Frankfurt immer wieder Kritikpunkte an der Veranstaltung und die Stadtgebühr steigt ja vom Jahr zu Jahr, der Preis. Ich kann mich erinnern, es in Amerika sind die Preise auch irgendwie explodiert von Ironman und die Zahlen der Teilnehmer, die gehen da stark zurück. Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt im Moment ist. Ich habe das eine Zeit lang verfolgt und da konntest du quasi vor Ort sich noch anmelden. Ne? Das ist ja hier in Deutschland nicht möglich. Ne? Das macht aber auch die Fühle der Wettkämpfer, die es in Amerika gibt, gerade über die Ironman-Distanz. Das wird da ja so richtig ausgeschlachtet. Ne? Oh. Da haben wir noch ein bisschen andere Verhältnisse. Aber so an der Kritik ist die Ironman Corporation nicht so ganz unschuld. Nee, also ich meine, es gibt mit Sicherheit genug Punkte, wo man noch ansetzen kann. Ne? Also das auf jeden Fall. Weil das eins ist auch klar, wenn man in so einer Preisklasse ist, dann haben die Leute auch echt ein Erwartet Anrecht, man auf was. Ja. Echt ein Anrecht auf eine Gegenleistung. Ne? Also keine Ahnung, kleines Beispiel. Ne? Als ich in Wiesbaden war, fahre ich beim ersten Mal halt noch ein bisschen langsamer und ich weiß gar nicht, wann ich ins Ziel gekommen bin. Auf jeden Fall gab es schon im Grunde nichts mehr zu essen im Ziel, ne? Was halt nicht sein darf. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich der Letzte war, der da angekommen ist, aber ich sag mal so irgendwo im Mittelfeld und dann kommst du da an und hast für das Preisgeld keine Ahnung, ist die Pizza schon weg. Also das darf halt auch nicht sein. Ne? Das stimmt. Gerade bei so einem Event, ne, das kann man so bei Wald- und Wiesentriathlon schon mal, ja, da darf man halt nicht meckern, ne, da ist es halt so, aber gerade so bei, ja, so Ironman-Veranstaltungen, da sollte schon dafür gesorgt sein, dass da genug für alle da ist, ja. Ja, ja, so viel dazu, Lukas, hast du da noch ein paar Punkte zu dem Thema? Also ich hätte noch einen Punkt, und zwar ist es die Ausrüstung. Ich nehme mich da auch selber ein bisschen in die Pflicht, aber ich habe jetzt letztens hier gesehen, dass Ryzen mit Canyon zusammen einen Triathlon-Anzug rausgebracht hat, den Black Knight, für 350 Euro. Und irgendwo muss, ich weiß, dass es Leute geben wird, die sich das kaufen. Das muss sein, die brauchen das. Ich meine, ich sehe schon genug Triathleten und beim Ironman, letztes Jahr Ironman Frankfurt, habe ich so viele gesehen mit dem Ryzen-Anzug und die sind ja so schon eigentlich schweineteuer. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch einige damit unterwegs sein werden und ich finde das einfach, also jetzt die 250 Euro für die Vaporfly taten mir schon weh. Aber das war mal, sag ich mal, eine Ausnahme. Normalerweise würde ich noch nicht mal für 180 Euro so Schuhe kaufen, sondern ich warte dann lieber nochmal bis, keine Ahnung, der nächste Schuh rauskommt und der günstiger ist oder ich den irgendwie im Sale irgendwo erwische. Aber auch, wie man auch sieht, die ganzen Klamotten, die man jetzt zum Sporteln braucht und ich meine, du kannst auf dem Fahrrad dir kaufen im Wert von einem Kleinwagen. Ja. Das ist also diese Preise sind ja so enorm, das ist ja echt richtig krass. Was Wobei halt, das schon das falsche Wort war, ne? Also das sind ja nicht die Klamotten, die man braucht, sondern brauchen tust du für alle Sportarten, die wir so machen, eigentlich nicht so viel. Ne? Aber es gibt halt mittlerweile die Möglichkeit, da dann doch relativ viel Geld zu lassen. Ne? Das stimmt. Weil die Zielgruppe halt da ist. Ja. Definitiv, aber das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, Thomas, was du gerade sagst, weil ich meine, du kommst an der Werbung nicht drum rum, ne? Und wie der Lukas gerade gesagt hat, also so mit Ryzen-Anzügen oder Sky oder wie die ganzen neuen Filme jetzt heißen. Ich muss ja sagen, Sky kenne ich eigentlich nur vom Henning. Schönen Gruß. Ja, aber ich meine, es ist cool, neu, stylisch und es kostet Schweine viel Geld, ne? Und das ist ja, ja, auch wenn sich das vielleicht blöd anhört, ne? Aber das, man denkt, ja, ich will zu der Triathlon-Gemeinde gehören und ja, da gehört das irgendwie dazu. Und da trete ich jetzt nicht mit meinen Speedos auf, sondern ne, ich brauche da schon ein bisschen was Besseres. Ich meine, du brauchst dir das nur angucken. Ich rede jetzt nicht von irgendwie Dorftriathlon, aber wenn man jetzt so ein bisschen, ne, so bei so Challenge Road oder bei Ironman in Frankfurt so ein bisschen über die Athleten drüber guckt, mit was für Maschinen sie da ankommen und was sie so anhaben und so weiter, dann ist das schon ziemlich krass. Und da wirst du jetzt keinen sehen, der da jetzt irgendwie ja, in Speedos oder in 50 Euro Einteiler jetzt irgendwie ankommt. Das wirst du da nicht sehen. Also das hat sich einfach so, ne, ja, das ist irgendwie so, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppenzwang. Das ist einfach so. Ja, und da stimme ich dir zu. Also ich habe auch hier letztes Jahr, wo ich in Rengsdorf, also Quatsch Rengsdorf, Neuwied beim Triathlon mitgemacht habe, da als bei der Staffel, da gab es Leute mit Maschinen, hätte ich nicht erwartet, ohne Scheiß, dass da so viele und da auch dort sind, die jetzt richtige Rennmaschinen dabei haben und die jetzt locker mal 5.000 bis 6.000 Euro und wahrscheinlich sogar noch drüber hinaus waren da am Start. Also das ja, selbst da, in so kleinen Dorf oder Kleinstadt Triathlon sind die auch schon. Muss ja noch nicht mal Ironman sein. Ja, wobei du da noch, also so gerade so bei so kleineren Triathlons, ne, Sprintdistanz, olympische Distanz, hast du noch so eine ziemlich große Bandbreite. Da siehst du so ziemlich alles. Ne? Von ein Rennrad, das jetzt schon 15 Jahre alt ist, über die, ne, was weiß ich, 5.000 Euro Maschine ist ja alles da. Das ist ja alles vertreten. Das siehst du dann aber bei einer Mitteldistanz, 70.3 oder so Challenge-Rennen dann nicht mehr. Das, und da sind wir vielleicht wieder am Anfang des Ganzen. Ne, du hast jetzt halt die Möglichkeiten, das hat man früher nicht gehabt und so der Ehrgeiz der Athleten, ne, die erwarten auch ein bisschen was, ne, davon, sich so eine Maschine zu kaufen oder jetzt teure Laufräder zu kaufen und der neue Ryzen-Anzug wird da ja auch gepriesen als, ne, so ja, super Aero und mit Teflon beschichtet und so weiter und so fort. Da springen die Athleten drauf, ne? Es heutzutage zählt höher, schneller, weiter und wird auch schon so ein Zümpchen dafür verlangt. Ja, ich muss ja auch sagen, was ich jetzt auch das kam ja auch so ein bisschen in meine Überlegung, was ich jetzt in Hamburg gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht jetzt im hinteren Feld gucken können, aber in den Blöcken, wo ich drin war, habe ich so viele gerade mit den Vaporfly gesehen. Ich meine, klar, viele hoffen sich da was davon und es ist ja auch erwiesen, sage ich jetzt einfach mal, dass sie was bringen. Ich bin mal auf Thomas seinen Bericht gespannt, ohne Scheiß. Ja, also ich meine, für die Schuhe, wenn du zwei Leute nimmst, haben die schon 500 Euro und da waren locker mal Hunderte von Leuten, die einfach diese Schuhe anhatten und das, also was die da an Geld machen mit den Schuhen. Ich meine, klar, die haben auch natürlich den Vorteil, dass du dir dann mit einem Vorteil verschaffst. Ja, also so ist es halt auch nicht. Und dann, wie der Adrian ja auch gerade sagte, ja, sind die Leute bereit, sich den Vorteil zu erkaufen, sage ich selber mal, weil es gerade so schön passt. Aber wo du das jetzt... Ja. Ganz kurz, Lukas, ja, wo du das jetzt gerade mit Laufen ansprichst, der Unterschied der Läufer zu Triathleten ist der, dass der Triathlet an sich schon sehr eitel ist. Und das sind die Läufer jetzt nicht so. Der Triathlet geht da in Richtung Radsportler. Ne? Die Radsportler, die, ne, da muss man auch gut aussehen, ne? Die Beine sind rasiert, die Socken müssen zum Lenkerband passen und so weiter und so fort. Das ist beim Triathlon ähnlich. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, siehst du mal. Bist du kein richtiger Triathlet? Socken müssen zum Lenkerband. Oh, das ist gut. Ja. Also, ja, das ist aber so, man muss das ja wirklich nur beachten. Also, ich meine, der Läufer an sich, der klar, es gibt ja auch welche, die da auch schon stylisch unterwegs sind und so weiter, aber da ist es ja noch in Anführungsstrichen normal, ne, so, und da bewegt sich jetzt bis jetzt, nehmen wir mal jetzt die Schuhe, die Vaporfly mal raus, weil es gibt ja auch tausend andere Schuhmodelle, in denen die Leute zum Glück auch noch laufen, da ist es ja noch einigermaßen okay, ne, und das schlägt so nicht, oder sprengt so nicht den Rahmen, und das tut's gerade in Triathlon, das sprengt den Rahmen, also das ist kein Sport mehr, wenn man sich da wirklich was leisten will, dann ist das nichts für jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fließbandarbeiter ist und noch drei Kinder zu Hause hat. Dann kann er kein Triathlon-Sport mehr machen. Nee, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, ich habe mal so eine Statistik gesehen, dass das Durchschnittseinkommen von dem durchschnittlichen Hawaii-Starter irgendwie bei $150,000 liegt im Jahr. Ne? Mhm. Und also ja, das ist ja mit Sicherheit kein Sport für Arme. Und also das ist einfach so. Was man aber, also zwei Sachen wollte ich dazu sagen. Zum einen hat das, glaube ich, jetzt im Vergleich zu den Läufern was damit zu tun, dass es halt auch eine sehr, sehr technische Sportart ist. Ne? Also technisch im Sinne von, du hast halt Technik, die du einsetzt, wie ein Fahrrad oder ne? Aerodynamik ist ein Riesenthema, wo du halt einfach auch mit Geld viel machen kannst, ne? Wo du dir auch wirklich einen Vorteil verschaffen kannst. Das gibt es ja im Laufen in dem Sinne. In dem Sinne nicht. Also. Aber gehen wir rein von der Fashion, von ne, rein, so man sagt ja, du fühlst dich gut, du performst gut, ne, und gehen wir mal rein davon aus, ne, schon alleine davon. Ich meine, wenn du an der Startlinie eines Marathon stehst, dann siehst du einfach Leute, die ja ganz normale, was weiß ich, Nike, Essex und was ich für Shirts anhaben, ne. Beim Triathlon ist das schon sehr, sehr funky. Ja. Schon alleine von der Fashion, schon gar nicht jetzt die Technik, lassen wir mal die Technik außen vor, ne? Und wie gesagt, also das ist tatsächlich so, ne? Da müssen wirklich die Socken zum Lenkerband passen und ja, keine Ahnung, und die Hose, die Radhose, die darf um Gottes Willen nicht weiß sein keine Ahnung, und ja, also das muss schon alles sehr abgestimmt sein und so weiter. Und da sind die Läufer noch so ein bisschen leger. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt der Unterschied. Deswegen sind die Triathleten oder die Radfahrer ja keine Läufer. Ne? Also ich meine, ich habe es für mich so ein bisschen damals mitbekommen beim Surfen und beim Kitesurfen. Ne? Also das ist ja ähnlich. Ne? Die Surfer waren dann irgendwann die Langweiligen und die Kitesurfer waren die ein bisschen ausgeflippter waren. Das ist, glaube ich, einfach so. Ich meine, aber das war ja früher auch so. Wenn du dir früher die Triathleten anguckst, ich meine, das war auf einem anderen Level, da waren es dann nicht die super teuren und super schnickigen Sachen, aber die sind ja schon immer anders rumgelaufen. Ne? Die sind dann in irgendwelchen Papagei-Kostümen rumgelaufen, wo du dich heute drüber kaputt lachen würdest. Aber es war schon immer so eine in Anführungsstrichen Subkultur, die, wo halt dieses, wie sagt man, die halt schon irgendwie auffallen wollten. Mhm. Ja, so, ja, so klar. Ich meine, Lifestyle. Triathlet an sich ist schon wirklich sehr offen, ne, für viele Neues, ne, sei es technisch, am Fahrrad, wie jetzt irgendwie so auch rein von der Fashion-Seite her. Also das schon, ja, also das sind die Triathleten, die sind sich da auch nicht so schade, irgendwie orange Kniestrümpfe zu, keine Ahnung, schwarzen Hosen und eine roten Mütze anzuziehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, da hast du da vollkommen recht. Nur, also das der Kern der Geschichte ist halt wirklich der, ich habe mich wirklich auch erschrocken, und da haben wir in WhatsApp-Chat auch nochmal so drüber auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Also das ist der Hammer, wie das halt mit den Preisen, was da halt verlangt wird, ne, für einen Einteiler, für Schuhe, gut, mal die Fahrräder auch mal komplett außen vor, ne, weil da brauchen wir gar nicht drüber reden, und man braucht ja auch kein Fahrrad für 5.000, ne, also das muss man nicht unbedingt haben, ne, aber mit 5.000 bist du ja mittlerweile fast schon bei den günstigen, ne? Ja, eben, ja, aber, ja, das ist, boah, ist schon echt krass, ja. Ist schon krass. Wobei auch da, also verstehe mich nicht falsch, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie die Lanze für hohe Preise brechen oder für irgendwelche Firmen, aber es ist halt ein Markt dafür da. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass das alles komplette Abzocke ist, dass es alles Wucherpreise sind, sondern sobald du in so einen gewissen Performance-Bereich kommst, kostet Entwicklung halt unverhältnismäßig viel Geld. Ne? Also ich glaube nicht, dass die ganzen großen Firmen an den Fahrrädern super viel Kohle verdienen. Das sind halt irgendwie so, ja, so Leuchtturmprojekte, ne? Wo unheimlich viel Entwicklungsarbeit reinfließt, wo aber ein verhältnismäßig kleiner Absatzmarkt auch für da ist. Ne? Und das wird ja immer extremer. Ne? Also früher konntest du ja ein Fahrrad entwickeln, ohne da irgendwie, weiß ich, wie viele Windkanalstunden verbracht zu haben. Heute geht jeder Hinz- und Kunsthersteller verbringt, weiß ich nicht, wie viel Zeit im Windkanal, um so ein Ding zu entwickeln. Und mittlerweile werden selbst die Anzüge irgendwie im Windkanal getestet. Also es ist schon so, dass, glaube ich, auch solche Sachen, was das angeht, nicht mehr mit früher zu vergleichen sind, ne? Was so an Entwicklungsarbeit da reinfließt. Es ist halt wie in allen Sachen, wenn du irgendwann in so einem High-End-Bereich angekommen bist, so die letzten paar Prozent, die kosten eben überproportional viel Kohle, die dann nochmal oben drauf kommt. Ne? Was jetzt nicht heißen soll, dass ich unbedingt sagen muss, dass ein Anzug 350 Euro kosten muss. Aber auf der anderen Seite kann ich halt schon nachvollziehen, dass High-End-Produkte irgendwann auch in einem High-End-Preis ankommen. Also auf die Technik bezogen gebe ich dir da vollkommen recht, gerade bei Fahrrad. Ne? Also da ist es, das ist definitiv auch bewiesen und wurden genug Tests durchgeführt und da, ich meine, wenn du mit deinem Zeitfahrrad gegen mich mit meinem normalen Rennrad fährst, dann habe ich ja überhaupt keine Chance, ne? Das ist einfach so, aber beim Einteiler, also sehe ich das persönlich ein bisschen anders. Sogar bei den Schuhen sehe ich das auch ein bisschen anders. Auch wenn das bei den Schuhen ist es auch bewiesen, weißt du, aber ich weiß nicht, also mit genügend Training und Hingabe und so, da laufe ich auch mit, keine Ahnung, mit den herkömmlichen Nikes oder mit einer ganz anderen Schuhen auch die gleiche Zeit. Weißt du, wie ich meine? Ganz zu schweigen von dem Triathlonanzug, von dem Einteiler, weil also in meinem Bereich, in dem ich mich bewege, bringt der rein gar nichts. Ne, da verschwende ich noch nicht mal einen Gedanken, mir so einen Einteiler für so viel Geld zu kaufen. Und noch nicht mal hätte ich das vor 15 Jahren getan. Ja, sehe ich überhaupt keinen Vorteil. Das ist ja auch ganz klar. Ne? Also sag mal, die Otto-Normal-Bratwurst, da denke ich nicht, dass die mit einem 350-Euro-Einteiler oder was weiß ich, mit was für Schuhen oder sonst irgendwas, dass das irgendeinen großen Einfluss hat, ne, auf die Performance. Also man kann sich da keine Zeiten irgendwie erkaufen. Das Einzige, was ich meine, es ist auf der anderen Seite aber, steckt natürlich heute in einem Einteiler, glaube ich, auch eine ganz andere Entwicklungsarbeit drin, als vor 10 Jahren in einem Einteiler drin gesteckt hat. Und deswegen ist heute ein Einteiler auch teurer, als er vor 10 Jahren war. Unabhängig davon, ob das jetzt das Geld wert ist oder nicht wert ist oder wer sich das kauft oder nicht kauft. Und dann kommen noch so Sachen dazu, ne? Wir sind in dieser Fair-Trade-Schiene, es muss dann alles in Europa produziert sein, es dürfen nur noch bestimmte Materialien drin sein, die dürfen nur noch aus, weiß ich nicht von wo kommen. Das sind halt Sachen, die kosten einfach auch mehr Geld. Und deswegen, weißt du, die Leute wollen es haben und dann werden die Produkte halt auch entsprechend teurer irgendwann. Man muss dann gucken, steht das noch im Verhältnis zu dem, was man da dafür bekommt? Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber weil es wird ja oft dann so ein Bashing schnell gemacht auf die Hersteller. Oh, jetzt bieten die für so und so viel Kohle so ein einfaches Produkt an. Das ist das Einzige, was ich halt meine. Nee, von einfach war jetzt. Nee, ich meinte jetzt nicht von einfach. Ne? Also ich meine, ich stecke da ja viel zu wenig in der Materie drin, um das wirklich zu verstehen, was mir so ein Einteiler bringen sollte. Oder jetzt auch, was der grundsätzlich ein Radfahrer, einen guten Radfahrer da jetzt irgendwie bringen sollte. Ne, das kannst du mit einem Einteiler für 100, wirst du ja da wahrscheinlich auch keine allzu hohen Einbüßen dagegen haben. Das mit der Produktionskosten und mit dem High-End-Produkt bin ich irgendwo bei dir. Es wird halt so verkauft, so nach dem Motto, du brauchst es unbedingt, ne? Das macht dich schneller und so ja, weiter. Das ist das Problem. Aber es ist halt auch legitim, ja. So das zu verkaufen, weil ich meine, die wollen es ja dann im Endeffekt verkaufen, weil wie der Thomas so sagt, der Markt ist ja auch jetzt nicht so groß. Und wenn sie die Entwicklungskosten schon reingesteckt haben, dann wollen sie es auch irgendwie wieder raushaben. Aber das ist ja das, was Adrian sagt. Ne? Was ich gerne noch zu dem Thema gesagt hätte, ich setze mich jetzt einfach mal durch. Was ich mit zum Beispiel, ich hätte echt gerne, das Leben ist leider kein Konjunktiv, aber ich hätte gerne mal mit meinen anderen Schuhen auch nochmal denselben Marathon gelaufen und ich würde gerne dann mal die Zeit wissen. Das hätte mich echt, aber leider wird das niemals gehen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die Schuhe mir wirklich was gebracht haben, aber ich gehe einfach mal davon aus. Und ja, also ich meine, wir bashen, aber wir sagen immer die Triathleten und so. Ich meine, wir kehren hier nicht alle über einen Kamm. Es gibt natürlich auch ganz andere Leute. Es gibt auch so verschiedene Typen, der einen Marathon mit einer anderen Nase am Kopf läuft. Also für die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, ja, es sind, beziehungsweise für die Triathleten, es sind ja nicht alle so, das muss man dazu sagen. Von daher, ja, immer schon locker bleiben und wir meinen das hier nicht böse. Das ist natürlich mal ein gutes Gesprächsthema für den Podcast, dass wir, wie wir das finden. Oder was meint ihr dazu? Ja, also jeder, der Triathlon betreibt, das machen wir der ja, hat auch. Sich über die... genau, und der hat sich, jede andere hat sich darüber auch schon seine Gedanken gemacht. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ist ja nicht so, dass man einfach mal in so ein Ryzen-Geschäft geht und da mal 1.000 Euro mal lässt und was jetzt ganz schnell geht. mal so nebenbei bemerkt. Ja. Und das, was Adrian sagt, ist ja so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Ne? Also, dass heute man als Age-Grouper ja im Prinzip Bedingungen hat wie ein Profi oder zumindest theoretisch haben kann wie ein Profi. Auf der einen Seite ist es eine unheimliche Faszination, weil ja, ne, du kannst dich mit Technik beschäftigen, du kannst dich mit Sachen beschäftigen, die dir früher gar nicht erschließbar waren. Ja, weil jetzt bei dem Anzug, heute fährst du den gleichen Anzug wie auch, weiß ich nicht, irgendein World Tour Team. Frodeno. Oder wie Frodeno. Ne? Ja, bei den Triathleten war es vielleicht noch anders, aber ich sage jetzt mal, im Radsport so ein Team Sky oder sowas. Das Material von denen kannst du halt heute fahren. Und das war früher, glaube ich, so ohne weiteres nicht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die andere Seite der Medaille, dass das natürlich alles wesentlich kostenintensiver ist. Und dadurch so ein Stück weit wahrscheinlich auch einfach ein, ja, ich sag mal, so sozialer Druck in Anführungsstrichen entsteht, ne, weil schon ein Großteil da irgendwie so mitgeht. Und sich dann der ein oder andere, glaube ich, verleitet sieht, dass das was ist, was man dann haben muss, ne? Was er aber im Endeffekt nicht ist. Was ich am Anfang sagte, man kann die ganzen Sportarten, über die wir ja sprechen, auch mit kleinem Budget machen. Ne? Ja, ist aber, das ist ja das Problem, weil ich bin auch ein Teil des Problems. Diesen scheiß Anzug von Canyon würde ich mir auch gerne kaufen, ja, weil ich finde den schon geil. Ja? Ich würde schon gerne sehen, was der kann. Also, obwohl ich weiß, dass brauche ich nicht, ja. Und selbst wir hatten auch schon mal hier vor einiger Zeit das Thema, wenn ich jetzt ein 70.3, dann brauchst du ein Triathlonrad, ja, oder eine Zeitmaschine. Aber da habe ich sofort abgewunken, sag ich, nee, ich kaufe mir jetzt nochmal das Rad. Ja. Ich kaufe mir, wird mir wahrscheinlich ein neues Rennrad kaufen und das langt für mich. Ja. Ich muss hier keine Bäume ausreißen beim 70.3. Wenn ich irgendwann mal das ambitioniert machen will und ich auch vielleicht ein bisschen was im Lotto gewonnen habe, dann kann ich mal drüber nachdenken. Aber ich werde mir jetzt kein Rad kaufen, nee, das ich nur zu Wettkämpfen benutzen kann. Dann musst du das schlau anstellen, kaufst dir ein Rennrad und suchst dir einen 70.3, wo halt der halt Rennrad tauglich ist, sag ich mal, oder wo du mit Rennrad vielleicht sogar Vorteile hast gegenüber ein Triathlon-Zeitfahrrad. Ne? Da gibt es jetzt ja genug bergige Strecken, wo das so der Fall ist. Ja, können wir ja gerne mal uns zusammensetzen und darüber mal quatschen. Aber kurz nochmal eingeworfen, ich glaube, das war 2005 in Rot. Da gab es jemand, und der war schon, meine ich, das Jahr davor da, der ist die Radstrecke ist er mit Hollandrad gefahren. Und der hat ihn sogar ins Ziel gebracht und fürs nächste Jahr hatte einen kostenlosen Platz bekommen dafür. Dann meine ich das so in Erinnerung zu haben. Kann sein, dass das jetzt irgendwie so nicht so ganz war, aber mit dem Hollandrad habe ich den da auch auf der Strecke gesehen. Und der hat ihn auch zum Schluss ja, auch ins Ziel gebracht. Hast du ihn von vorne oder von hinten gesehen? Von hinten wäre schlecht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, du fährst ja die Strecke in Rot zweimal. Ich weiß, ich habe den mal da auf der Strecke getroffen, aber das ist schon so lang hier. Ja, der hatte sogar, und das weiß ich, der hatte sogar so einen pinken, vorne so einen pinken Korb dran. Da kann ich mich noch dran erinnern. So viel zum Thema Aero. Ja. Das geht alles. Ja, geht alles, klar. Das sind ja auch. Und es gibt regelmäßig Leute. Sag jetzt mal, die positiv Verrückten. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob es das. Ja, es gibt so wirklich so ganz Verrückten, die so Oldschool-Triathlons machen, ne? Die fahren wirklich mit den Maschinen aus den 80er Jahren, mit so, weißt du, so Stahlrahmen-Rennrad, und die fahren mit Speedos und so ein Oberteil, wie man das früher so hatte, und machen alles, was man früher so gemacht hat, ne? Ja. Ja, müsste eine eigene Kategorie werden bei den Triathlon. Ich meine, es gibt sogar einen Wettkampf in Deutschland, wo du nur so teilnehmen kannst. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das sogar im Rahmen des Ingolstädter Triathlons mal war. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber ich weiß, es war mal so, dass es so eine Subkategorie gab, wo du halt so einen Oldschool-Triathlon machst. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir sind natürlich alle auch positiv verrückt, und ich meine, ich gucke mir das auch ganz gerne an. Die Entwicklung ist ja auch eigentlich eine ganz tolle, muss man dazu auch sagen. Ich meine, natürlich, ja, vielleicht verdienen wir auch alle heutzutage besser, da leistet man sich sowas eher. Ist schwierig zu sagen. Ich meine, klar, wenn irgendein Manager oder so sich ein 10.000 Euro Fahrrad und unbedingt Triathlon mit 6 Stunden Training machen will, dann soll er das machen. Das ist halt sein Ding. Genauso wie jedem das sein Ding ist, zu kaufen, was er für richtig hält für sein Training. Aber was ich Thomas noch fragen wollte, hast du eigentlich mal Bike-Fitting gemacht? Extern? Nee, also habe ich noch nicht. Okay. Alles selbst self-made. Okay. Sehr gut. Ja, also Ja, aber das ist halt so Sachen, manche Sachen muss man einfach keep it simple irgendwie. Also von wegen Bike-Fitting, wenn du auf dem Fahrrad fährst und, keine Ahnung, 100 Kilometer fahren kannst und dir tut nichts weh, dann hast du schon vieles richtig gemacht, ne? Dann funktioniert es halt. Hm. Ich kann mal kurz einen kleinen Abstecher vom einen Duathlon, den Adrian gemacht hat, erzählen. Da war ich, war ich zur Unterstützung da, das war in Laubach. Das war, Adrian, kannst du dich noch erinnern, das war da, wo du einmal dich verlaufen hast, weil du den anderen hinterhergelaufen bist. An den Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich stand dann, da fährt man die Strecke nämlich auch 2 Runden, die auch nicht ganz ohne ist, wie ich mal hier sagen mag, die sind ganz schön bergig. Ich weiß noch, bei dem Drehen, da kam einer entgegen, der war so richtig, so ein überambitionierter Typ, das hast du richtig erkannt. Ja? Das war so ein Typ, wie der Adrian sagte hier, wo die Socken noch zu den zum Lenkerband passen muss. Und der hat den Typen, der die Richtung quasi angezeigt hat, beziehungsweise an der Wende stand, hat er da so richtig zu Sau gemacht, weil er selber nicht drauf geachtet hat, was er ihm gezeigt hat, dass er da lang sein muss. Oder warum zeigst du mir das nicht an, dass ich hier? Weil er wollte wieder Richtung Ziel, weißt du, ich meine, der muss aber noch eine 2. Runde fahren. Also ich habe das ist mir so in Erinnerung geblieben, der Typ, ich weiß auch ganz genau noch, wie der aussah, ehrlich gesagt. Das ist schon, keine Ahnung, wie lang her. Also Das ist wirklich schon ewig her. Den gibt's auch schon gar nicht mehr, leider, aber ja, also das, da hatte ich so das erste Mal negative Erfahrungen mit Triathleten gemacht. Also so. Mit überambitionierten. Überambitionierten, genau. Ja, das kann man dazu sagen. Ja. Ja. Wobei das, glaube ich, auch manchmal, wenn du so im Wettkampf Adrenalin bist, dann reagierst du, glaube ich, auch oft anders, als so normalerweise reagieren würdest. Also mir sind auch schon beim Laufen oft genug Sachen passiert, bei Wettkämpfen, wo ich mich drüber aufgeregt hat, aber ich habe noch nie jemanden zur Sau gemacht, weil er, keine Ahnung, mir das Getränk nicht richtig reingereicht hat oder so. Also ich meine, man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen, er war auch nicht Erster. Also so war es jetzt auch nicht. Also ich meine, Helfer anranzen geht gar nicht, ne? Also das ist, das sollte man tunlichst vermeiden, weil wie wir eben schon gesagt haben, die stehen ja zu 99,9% alle ehrenamtlich da, und da sollte man sich lieber bedanken, als dass man da irgendwie rummeckert. Ja. Ja. Und ich meine, der stand definitiv da in der Mitte, also er musste eigentlich nur wie ein rumfahren. Ich weiß ja gar nicht, warum der jetzt nicht gecheckt hat, dass er eine zweite Runde fahren sollte und nicht Richtung Ziel. Aber egal. Um aufs Thema zurückzukommen, hat einer von euch noch was dazu, was er gerne noch besprochen wird von damals und heute, oder wollen wir da mal langsam Schluss machen? Machen wir Schluss. Okay. Jo. Ende. Dann wären wir auch am Ende, oder? Haben wir noch was? Ja. Also ich bin durch. Ich würde sagen, wir haben so gute anderthalb Stunden jetzt voll. Ja. Das ist schon ein schöner Lauf, den man dabei machen kann. Und ich habe ja heute Abend noch ein bisschen was vor. Ich muss mir noch Gedanken um mein Lenkerband machen. Zu passenden Socken kaufen. Und um die passenden Socken. Ja. Weil, welche Farbe hat ein Lenkerband? Schwarz. Pink. dann ist ja alles klar. Das genau, passt alles. Pink. Ja. Passt sogar zum Einteiler. Passt alles. Aber ich brauche tatsächlich Neues, weil es jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und ich habe schon überlegt, welche Farbe ich nehmen soll. Ob ich wieder schwarz nehmen soll oder was anderes. Aber vielleicht werde ich das dann jetzt nach der Folge heute tatsächlich mal nach einem Blick in meinen Betracht ziehen. Ja. Aber der clevere Triathlet passt es seinen Schuhen an, weil die wechselt man nicht so oft wie die Socken. Ja. Weiß würde ich dir aber nicht empfehlen. Ich habe ein weißes an meinem Rennrad, das ist ja, leider nicht mehr so, sieht nicht so schön aus nach einer Zeit. Ist auch schnell schwarz. Ja, das ist schon grau eher, das Schwarz wäre ja schön. Judy, Thomas, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück und drück dir alle Daumen. Ich werde es verfolgen. Ja, wir werden es definitiv verfolgen, ja. Und versuche die Wechselzone Fahnen hochzuhalten. Ja. Genau. Wie sieht dein Wochenende aus? Wann fährst du hin? Ich weiß noch gar nicht genau. Das ist das Einzige, was so ein bisschen blöd ist. Eigentlich ist das da im Kraichgau super optimal, weil wir fahren ja mit dem Bulli hin. Das heißt, wir campen da und der Campingplatz ist irgendwie... Ja, sieht auf der Karte aus, ich sag mal 50 Meter vom Start entfernt, also ne, perfekt eigentlich. Aber auf diesem ganzen Areal da am See sind keine Hunde erlaubt. Und wir werden unseren Hund auf jeden Fall mitnehmen müssen. Und ursprünglich hatten wir gedacht, dass wir ein bisschen früher fahren, das lange Wochenende mitnehmen, den Feiertag und da so ein bisschen Family-Urlaub machen. Aber ist natürlich blöd, wenn dann entweder meine Frau oder ich immer im Bulli sitzen bleiben müssen, wenn der andere mit den Kindern da irgendwie in der Freizeitanlage am See ist. Deswegen müssen wir mal gucken. Hey, Frage kostet nichts. So. Ich denke, da wäre nur vielleicht mal so eine Ausnahme wegen der Challenge. Weiß ich nicht. Ja, es ist auf jeden Fall auffällig, egal wo du googelst, da in der Gegend steht überall Hunde verboten, Hunde verboten, Hunde verboten. Das, ach ja. Das ist echt doof. Ja. Aber mal schauen. Ansonsten, ich meine, von hier aus ist ja nicht ganz so weit, sind irgendwie knapp, ich weiß gar nicht, 300 Kilometer. Von daher ist das fahrtechnisch auch alles halb so wild. Hm. Mal schauen, ich denke, dass wir dann. Ich wäre gern vorbeigekommen, aber leider muss ich arbeiten. Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Genau, nächstes Mal ist dann ja, rot. Oder dann vielleicht in rot, wer weiß. Ja. Gut, Thomas, ich drücke dir Daumen, viel Spaß da, genieß die Zeit. Jo. Definitiv. Hau rein. Okay. Ja. Und das in der nächsten Episode wird berichtet. Genau. Schaffst du das? Genau. Da sind wir mal gespannt. Ja. Alles klar. Judy. Ich wünsche euch was und den Zuhörern einen schönen Abend. Schön weiterlaufen. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.